Sie hören von der Varusschlacht zur Völkerwanderung. Germanen gegen Rom. Wie Guerillakrieger die Supermacht besiegten. Gelesen von Carsten Wolf für Saga Egmont. Blickpunkt. Massaker an Deutschen. In dieser Zeit wurden Verbrechen ganz normal. Nach 1945 herrschte in der jungen tschechoslowakischen Republik eine gesetzlose Ära. Der Historiker Jiří Padevět berichtet von Mord aus Langeweile an Deutschen und einem neuen Blick auf die eigene Geschichte. Interview von Kilian Kirchgessner. Herr Padevět, zwei Ihrer Bücher sind gerade ins Deutsche übersetzt worden. Im ersten widmen Sie sich den Gräueltaten der Nazis in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges. Im zweiten dann den Gräueltaten der Tschechen an den verbliebenen Deutschen nach Kriegsende. Und eigentlich sollte das alles ein einziges Buch werden. Ich wollte ganz am Anfang einen Reiseführer schreiben, der von 1938 bis 1953 führt, vom Anschluss des Sudetenlands bis zu den kommunistischen Schauprozessen. Aber es war einfach zu viel Material, also habe ich es auf mehrere Bücher verteilt. Und wissen Sie, was das Interessante daran ist? Sagen Sie es uns. Wer beide Bücher liest, stellt fest, dass Gewalt keine nationalen Merkmale trägt, dass es nur eine Gewalt gibt. Böse Menschen begehen Gewalttaten, gute Menschen versuchen, sich dem entgegenzustellen. Das ist völlig unabhängig von der Nationalität. Sie schreiben in Ihrem Buch, die Menschen lebten in einer Phase, in der Gewalt immer noch die Norm war. Wie kann man sich den damaligen Alltag vorstellen? Die Menschen mussten unter ganz anderen Bedingungen handeln, als wir sie heute kennen. Es war eine Phase, in der kein Recht galt, sondern Gewalt und Waffen herrschten. Die Leute handelten nicht nach dem Gesetz oder geleitet von ihrem Mitgefühl, sondern einfach nach ihrem Instinkt. Das galt ganz besonders im tschechoslowakischen Grenzgebiet, wo Deutsche und Tschechen auf engem Raum zusammenlebten. Sie müssen sich vor Augen halten, dass damals alles zusammengebrochen war. Züge fuhren nicht, Straßen waren kaputt gebombt, Medikamente gab es nicht, das Essen reichte nicht. Die Situation war verheerend. Übrigens hatte das, was kurz vor dem Ende der Nazi-Herrschaft passierte und das, was danach in der wiederauflebenden tschechoslowakischen Republik geschah, viele Gemeinsamkeiten. Nämlich? Für mich ist die traurige Erkenntnis, wenn der Staat keine Macht ausübt, können viele Leute dieser Gelegenheit nicht widerstehen und begehen Verbrechen. In dieser Zeit gab es so viele dieser Verbrechen, dass sie ganz normal wurden. Für jeden Einzelnen war diese unübersichtliche Zeit hochgefährlich. Woran lag es, ob jemand diese Zeit überlebte? Es überlebte derjenige, der Glück hatte. Punkt. Es war eine Zeit, in der menschliches Leben keinen Wert hatte. Jemand konnte erschossen werden, weil einem anderen seine Armbanduhr gefiel oder seine Frau. Manche mordeten auch einfach aus Langeweile. Wie bitte? Es gibt da diesen Fall aus der Stadt Rodnice, der fotografisch sehr gut dokumentiert ist. Auf dem Hauptplatz dort sind im Mai 1945 ein paar vermutlich deutsche Jugendliche aus dem Ort aufgehängt worden. Die Bäume stehen heute noch. Die Leichen sind mit SS-Aufschriften und vulgären Parolen übersät. Und auf diesen Fotos sieht man ganz normale Familien mit kleinen Kindern, wie sie über den Platz spazieren gehen und sich das in Ruhe anschauen. War das Maß an Gewalt je nach Region unterschiedlich? Im tschechischen Binnenland war die Situation deutlich besser als in den gemischten Gebieten, wo neben Tschechen und Slowaken auch noch Deutsche, Ungarn oder Kroaten lebten. Ein Großteil der blutigen Massaker an Deutschen, wie etwa in Postoloprty oder Lanškron, wurde von Militäreinheiten begangen, die zu dieser Zeit schon unter das militärische Oberkommando fielen. Das heißt, es sind keine Akte von lokaler Gewalt, die durch ein paar Männer verübt worden wären, die sich abends in der Kneipe besaufen und dann ihre Flinten holen. Nein, es sind militärische Operationen, zu denen jemand den Befehl gegeben haben muss. Zu dieser Zeit geschah das mündlich oder telefonisch. Lassen Sie uns doch für einen Moment einmal genauer auf die Akteure der Gewalt in dieser Nachkriegszeit schauen. Es war wirklich ausgesprochen unübersichtlich. Es gab die tschechoslowakische Armee, die Rote Armee. Es gab einzelne militärische Einheiten und ungeordnete bewaffnete Trupps, die vor allem geraubt und geplündert haben. Jetzt haben Sie die früheren Kollaborateure vergessen. Das sind die, die wir in Tschechien als Partisanen der letzten Minute bezeichnen. Sie arbeiteten mit den Nazis zusammen und wurden meistens erst am Nachmittag des 8. Mai 1945 zu Widerstandskämpfern. Sie versuchten, ihre Kollaborationsvergangenheit auszubügeln und sich mit einem Mythos als Helden zu umgeben, oft mit besonders brutalen Gewalttaten. Wie ging es mit diesen Leuten nach der gesetzlosen Zeit am Kriegsende weiter? Interessant ist, dass viele dieser Partisanen der letzten Minute dann in die Kommunistische Partei eingetreten sind. Das war damals ohnehin immer wieder zu beobachten. Viele Verbrecher aus dieser Zeit standen 1946 und 1947 vor Gericht und wurden in einigen wenigen Fällen sogar tatsächlich zu hohen Strafen verurteilt. Darunter war Karol Pasur, der mit seiner Militäreinheit in einer einzigen Nacht 230 Karpatendeutsche ermordet hatte, darunter Babys, Kinder und Alte. Die meisten dieser verurteilten Verbrecher hat nach 1948 das kommunistische Regime begnadigt. Das ist übrigens eine weitere Erkenntnis, die ich aus der Recherche gewonnen habe. Sadisten und Gestörte kommen totalitären Regimen sehr gelegen. Sie setzen sie als Untersuchungsbeamter verschiedener politischer Polizeieinheiten ein. Manche der Gewalttäter von 1945 wurden später Vertrauensleute der Staatssicherheit. In Tschechien ist zuerst ihr Buch über die Gewalt der Nationalsozialisten am Ende des Krieges erschienen. Im Jahr danach erst dasjenige über die Gewalt an den Deutschen. Haben Sie diese Reihenfolge absichtlich gewählt? Ich hatte kein politisches Motiv dafür, wenn Sie das meinen. Es ist aber schon so, dass viele von denen, die mich für das erste Buch gelobt haben, dann nach Erscheinen des zweiten Buches sehr ruhig geworden sind. Gab es Anfeindungen dafür, dass Sie als Tscheche die Gewalt an Deutschen behandeln? Ich unterteile die Menschen wirklich sehr ungern in Deutsche, Tschechen, Russen oder sonst etwas. Ich versuche, sie danach zu unterscheiden, ob sie sich gut verhalten. Und wenn jemand über mich denkt, ich sei ein Revanchist oder ein Anhänger der sudetendeutschen Landsmannschaft, soll er das ruhig denken. Das ist sein Problem. In Tschechien haben Politiker mit Polemiken gegen die Deutschen und die Sudetendeutschen noch vor kurzem Wahlen gewinnen können. Aber das wird immer weniger. Die Meinung, dass die Deutschen die Vertreibung verdient hätten, auf Tschechisch sagen wir übrigens nicht Vertreibung, sondern Odsun, Abschiebung, dass sie sich alle 1938 Hitler an den Hals geworfen hätten, die ist immer weniger zu hören. Es gibt Extremisten von links und rechts, die das immer behaupten werden, aber diese Gruppe wird zunehmend schwächer. Stattdessen wird versucht, die Ereignisse zu erklären und mit ihnen umzugehen. Es gab Fälle von Deutschen, die am Ende des Krieges die Teilnehmer der Todesmärsche aus den KZs mit Lebensmitteln unterstützten. Es gab deutsche Widerstandskämpfer. Und genauso kam es vor, dass sich Tschechen 1945 gegen andere Tschechen gestellt und die Vertreibung verurteilt haben. Worauf stützen Sie sich bei Ihrer Recherche? Die Fälle von Gewalt sind ja vermutlich nicht gut dokumentiert. Moment! Das stimmt nicht immer. Es gibt Massaker, die 1946 und 1947 untersucht wurden. Dazu gibt es dann jede Menge Archivdokumente. Aber die Arbeit bleibt immer ein Zusammensetzen von einzelnen Mosaiksteinchen. Viele der Ereignisse sind heute nur noch aus mündlicher Überlieferung bekannt. Ich hatte mal eine Lesung im Nordosten von Tschechien, da kam nach der Veranstaltung ein älterer Mann zu mir und sagte: Wissen Sie, dass hier immer noch Deutsche vergraben sind? Er hat mich dann an eine Stelle geführt und gesagt, dass dort ein Massengrab sei. Aber der Besitzer des Grundstücks erlaube keine Exhumierung und niemand sonst wolle etwas davon wissen. Es fällt auf, dass Sie in Ihrem Buch bei manchen Ereignissen die Namen von Tätern und Opfern nennen, bei anderen nicht, etwa bei dem Vorfall in einer Prager Schule. Sie meinen die Deutsche, die mit ihrer Tochter aus dem Fenster in den Tod gesprungen ist, bevor Soldaten der Roten Armee sie vergewaltigen konnten? Das Problem ist, dass es in diesem Fall und sehr vielen ähnlichen Fällen keine Namen gibt. Wir müssen damit leben, dass wir die Namen mancher Opfer nie herausfinden werden. Generell habe ich immer die Namen von Tätern und Opfern veröffentlicht, wenn diese überliefert sind. Sie sind bei Ihrer Recherche knietief im Blut gewartet, wie Sie einmal geschrieben haben. Gibt es trotzdem einen Vorfall, der Ihnen besonders nahe gegangen ist? Ja, und das ist die Geschichte vom Leutnant Smirchina. Viele Männer haben sich damals militärische Dienstgrade angeeignet, ohne sie jemals erworben zu haben. Und dieser selbsternannte Leutnant hat im Ort Marianske Ratschice mit ein paar Männern zusammen ein kleines privates Konzentrationslager eingerichtet, das nur für deutsche Frauen bestimmt war. Wenn man die Protokolle in der Hand hält, in denen verzeichnet ist, was er mit diesen Frauen angestellt hat, dann schafft man es fast nicht, sie bis zum Ende durchzulesen. Das war selbst für damalige Verhältnisse so schlimm, dass eine andere Abteilung der sogenannten Revolutionsgarden ihm Einhalt geboten hat. Wie ging dieser Fall weiter? Wie so oft in dieser Zeit. Der selbsternannte Leutnant wurde erst verurteilt. Aber später haben ihn die Kommunisten entlassen und zum Agenten ihres Militärgeheimdienstes gemacht. Aufarbeitung. Das Ende eines Tabus. Lange wurde die Vertreibung der Sudetendeutschen in Tschechien verharmlost. Das ändert sich jetzt. Von Kilian Kirchgessner. Als 1938 die Westmächte im Münchner Abkommen dem sogenannten Anschluss der Sudetengebiete an das Deutsche Reich zustimmten, begann für die Tschechoslowakei das düsterste Kapitel ihrer Geschichte. Für den Staat, in dem neben Tschechen und Slowaken zahlreiche ungarisch- und deutschsprachige lebten, war es der Anfang seiner Auflösung. Zunächst marschierten Hitlers Truppen im Sudetenland ein, wie damals die Gebiete am Rand der Tschechoslowakei genannt wurden, in denen besonders viele Mitglieder der deutschen Minderheit lebten. In vielen Städten wurden sie jubelnd begrüßt. Heim ins Reich war zuvor ein politischer Schlachtruf, der bei zahlreichen Sudetendeutschen verfiegen und der ihnen später von den Tschechen vorgeworfen wurde. Bald darauf begnügte sich das Deutsche Reich nicht mehr mit den Sudetengebieten, sondern besetzte auch die sogenannte Resttschechei. 1942 verübten tschechische Widerstandskämpfer gegen Hitlers Statthalter Reinhard Heydrich einen Mordanschlag. Es folgten brutale Vergeltungen, bei denen unter anderem die Orte Lidice und Lesaki komplett zerstört und ihre Einwohner ermordet wurden. Brutal gingen die deutschen Besatzer gegen die tschechische Zivilbevölkerung vor. Viele Jahrzehnte war beschönigend nur von wilden Vertreibungen die Rede. Nach Kriegsende erließ Exilpräsident Edvard Berneš die nach ihm benannten Dekrete. Sie bildeten den rechtlichen Rahmen für die Vertreibung der Sudetendeutschen. Vielerorts kam es zu Racheakten, Gewaltexzessen und Massakern. Diese Verbrechen an Sudetendeutschen waren in Tschechien nach dem Zweiten Weltkrieg lange ein Tabu. Als wilde Vertreibung wurde die Phase im Sommer 1945 verharmlosend bezeichnet. Erst seit wenigen Jahren beginnen viele Tschechen der gemeinsamen Vergangenheit von Deutschen und Tschechen nachzuspüren. Auch der dunklen Kapitel. Prolog. Kampf der Kulturen. Roms Afghanistan. Die antike Supermacht will Germanien in ihre Zivilisation eingliedern. Doch sie scheitert in dem rückständigen Land und geht am Ende unter. 9 nach Christus. In der Varusschlacht, auch Schlacht im Teutoburger Wald genannt, vernichten germanische Guerillakrieger eine komplette römische Armee. Wie und wo gelang ihnen das schier Unmögliche? Neue Funde befeuern die Diskussion. Sieg über die Supermacht. Von Christian Pantle. Der kräftig gebaute Soldat in Roms Diensten hat keine Chance, trotz aller Kampferfahrung, die er als 35-Jähriger gesammelt hat. Ein wuchtiger Schwert- oder Lanzenhieb trifft den 1,71 Meter großen Mann von hinten auf den Kopf und kein Helm bremst den Aufprall. Die Klinge dringt durch den Knochen bis zum Gehirn vor, mit solcher Gewalt, dass ein handtellergroßes Stück der Schädeldecke abplatzt. Binnen kürzester Zeit stirbt der Getroffene, als eines von tausenden Opfern auf dem Schlachtfeld von Kalkriese. Der 2000 Jahre alte Schädel erzählt von einem brutalen Tod. Die erhaltenen Teile seines Skeletts hat die Anthropologin Birgit Großkopf von der Universität Göttingen in Detektivarbeit untersucht. Größe und Alter des Mannes ermittelte sie anhand der Knochen und Zähne. Die Todesursache war offensichtlich. Der Schädel hat ein scharfkantiges Loch, dessen unterer Rand glatt verläuft, hier schnitt die Klinge hinein, und dessen oberer Rand gezackt ist, hier brach das Schädelstück heraus. Die Knochenfragmente zeugen zusammen mit tausenden von Schlachtentrümmern von der Brutalität der Kämpfe an dem Ort, an dem sich vermutlich ein Teil des Gemetzels abspielte, das bekannt ist als Varusschlacht oder Schlacht im Teutoburger Wald. Als Indizien dafür gelten unter anderem die Masse der Funde, die Prägedaten der entdeckten Münzen und die Plünderungsspuren an den römischen Rüstungsteilen. Diese zeigen, dass die Germanen gewannen. Denn hätten die Römer gesiegt, hätten sie ihre Toten bestattet und nicht gefleddert. Wie lief das mehrtägige Gemetzel ab, in dem Guerillakämpfer 9 nach Christus die Weltmacht Rom schlugen und so verhinderten, dass Germanien romanisiert wurde? Wir können nur mutmaßen, aber die Kombination der Funde mit den Schriftquellen erlaubt es, ein Bild zu entwerfen. Arminius' eigener Schwiegervater verrät den Römern die Pläne. Den Ausgangspunkt bildet das Cheruskerland an der Weser. Roms Statthalter Varus hält sich dort 9 nach Christus mit 3 Legionen auf. Im September trifft der 54-Jährige Vorbereitungen, mit dem Heer wieder zum Rhein zurückzukehren, um wie üblich in Gallien zu überwintern. Doch es kommen beunruhigende Nachrichten. Erst warnt der cheruskische Adlige Segestes vor einer Verschwörung. Aber das nimmt Varus nicht ernst, zumal Segestes denjenigen denunziert, der seine Tochter Thusnelda gegen seinen Willen geheiratet hat. Den cheruskischen Häuptlingssohn Arminius, der eine germanische Hilfstruppeneinheit in der römischen Armee anführt. Dabei hat Arminius sich so ausgezeichnet, dass die Römer ihm nicht nur das Bürgerrecht verliehen, sondern ihn sogar in den Adelsstand erhoben, was von keinem anderen Germanen zu der Zeit bekannt ist. Zudem treffen Berichte über einen Aufstand ein. Der Unruheherd liegt fast auf der geplanten Heimroute, sodass Varus nur einen Umweg machen muss, um die Revolte rasch zu ersticken. Doch der Aufstand ist fingiert, um die Römer in die Falle zu locken. Kopf der Verschwörung ist eben jener Arminius, der regelmäßig bei Varus weilt und dessen Vertrauen genießt. Auf welchem Weg die Varus-Legionen ins Verhängnis laufen, ist nicht überliefert. Der große Historiker Theodor Mommsen vermutete 1885, dass sie von Minden an der Weser Richtung Kalkriese marschierten. Jüngere Funde, etwa römische Sandalennägel und Bleilote aus jener Zeit bei Minden, erhärten diese Annahme. Vom heutigen Minden aus begeben sich die Varus-Legionen vermutlich auf den Hellweg vor dem Sandforde, ein schon damals jahrhundertealter Handelsweg. Er folgt dem Nordrand des Wiehengebirges und passiert nach 60 Kilometern den keilförmig aus der Gebirgskette hervorspringenden Kalkrieser Berg. Links des Hellwegs zieht sich damals urwüchsiger Bergwald hoch. Zur Rechten erstrecken sich ausgedehnte Sümpfe und Moore. Einmal auf den Hellweg eingebogen, gibt es für das Heer also keinen Seitenausgang. Zumal Varus auch den Tross mit Zivilisten sowie allem Hab und Gut mitnimmt. Dabei haben die Soldaten allein schon genug Gepäck. Jeder Legionär schleppt fast 50 Kilogramm. Erstens eine rund 30 Kilo schwere Kampfausrüstung, bestehend aus Kettenhemd oder Schienenpanzer, Helm, Schwert, Dolch, Wurfspeer und Turmschild. Zweitens eine kreuzförmige Tragestange, an der etwa 18 Kilo Proviant, Geschirr und Kleidung baumeln. Am ersten Marschtag kommt Varus' Armee unbehelligt voran. In Sollstärke besteht sie aus knapp 15.000 Legionären, aber viele Soldaten sind in kleineren Stützpunkten übers Land verteilt. Dazu kommen die wohl vorwiegend germanischen Hilfstruppen. 3.000 Fußsoldaten und 1.500 Reiter, die die Vor- und Nachhut bilden. Mitsamt Tross zieht sich der Heereswurm über eine Länge von geschätzt 15 Kilometern hin. Arminius und seine Mitverschwörer begleiten die römische Armee und verschwinden am zweiten Tag, mit offizieller Genehmigung des Varus, so der antike Historiker Cassius Dio, um weitere Hilfstruppen zu mobilisieren. Doch die Verschwörer übernahmen ihre schon irgendwo in Bereitschaft stehenden Streitkräfte, so Cassius Dio, und griffen Varus selbst an, als er sich in schwer passierbaren Waldgegenden befand. Dabei setzen die Germanen, die großteils nur mit Speer und leichtem Schild kämpfen, wohl auf eine Nadelstichtaktik. Sie greifen die Kolonne in Guerillamanier immer wieder an der Breitseite an und ziehen sich dann rasch in die Bergwälder zurück. Hilfssoldaten schlagen die Römer mit ihren eigenen Waffen. Entscheidend dürften die germanischen Hilfssoldaten sein, die wahrscheinlich jetzt großteils die Fronten wechseln. Sie sind keine ungerüsteten Bauern wie die meisten Stammeskrieger, sondern römisch gedrillte Berufssoldaten, die nun die Römer buchstäblich mit ihren eigenen Waffen schlagen. Die überrumpelte Varus-Armee bringt keine wirkungsvolle Gegenwehr zustande. Trotzdem gelingt es den Legionären am Ende des Tages, ein befestigtes Lager zu errichten. Laut Dio verbrennen sie viele Wagen und Gepäck und nehmen nur noch mit, was sie dringend benötigen. Am anderen Morgen zogen die Römer in etwas besserer Ordnung weiter, berichtet Dio über den dritten Tag des Marsches und erreichten sogar offenes Gelände. Aber die Germanen verweigern sich einer Feldschlacht und fahren mit ihrer Nadelstichtaktik fort, sobald die Legionäre in Kolonne weiterziehen. Am vierten Tag verfinstert sich die Welt. Ein strömender Regen und ein furchtbarer Sturm fielen über die Römer her, sodass diese weder vorwärts kamen noch einen festen Stand fanden, schildert Dio. Für die Feinde hingegen war die Nässe kaum ein Hindernis, da sie ja größtenteils leicht bewaffnet waren. Als sich der Heereswurm durch den Engpass zwischen Kalkrieser Berg und Großem Moor schlängelt, müssen sich die Legionäre zunehmender feindlicher Attacken erwehren. Das deuten heute die Kalkrieser Schlachtfeldfunde an, die gut 3 Kilometer vor dem Kalkrieser Berg beginnen und sich dann auf dem Weg um die Erhebung herum häufen. Direkt am Engpass entdeckten die Archäologen zudem einen 400 Meter langen Wall, den sie lange als Bollwerk der germanischen Rebellen interpretierten. Doch neue Funde wecken Zweifel daran. Am Ende gelingt es den Aufständischen, deren Zahl unbekannt ist, die römische Armee nahezu vollständig aufzureiben. Das tüchtigste aller Heere, klagt der zeitgenössische Historiker und Offizier Paterculus, wurde Mann für Mann abgeschlachtet, von demselben Feind, den es stets wie Vieh abgeschlachtet hatte. Varus' Kopf geht auf eine weite Reise. Nicht alle Römer sterben. Wenige können fliehen, einige kommen gegen Lösegeld frei, viele werden zu Sklaven. Varus selbst stürzt sich in sein Schwert. Seine Soldaten versuchen noch, ihren toten Feldherrn zu verbrennen, so wie es römischer Sitte entspricht. Doch Stammeskrieger dringen zum Scheiterhaufen vor, trennen den Kopf ab und bringen ihn Arminius. Der sendet das Haupt des Varus als gruseliges Präsent dem Markomannenherrscher Marbot in Böhmen, wohl um den Germanenfürsten zu einem Bündnis gegen Rom zu bewegen. Doch Marbot bleibt neutral und schickt als Zeichen guten Willens gegenüber Rom Varus' Kopf an Kaiser Augustus. Dieser hat auf die Nachricht von der Niederlage hinausgerufen: »Quintilius Varus, gib mir die Legionen wieder!« Nun zeigt er sich gnädig und erlaubt der Familie des unglücklichen Heerführers, dessen Haupt ehrenvoll zu bestatten. Rom räumt alle seine Stützpunkte östlich des Rheins. Die gedemütigte Supermacht zieht sich hinter den Strom zurück, gibt ihre Eroberungspläne aber nicht auf. 5 Jahre später, 14 nach Christus, schlägt das Imperium zurück. Interview. Bei solch einem Fund entsteht Kopfkino. Welche Schlüsse die Forscher aus den jüngsten Sensationsfunden in Calgrise ziehen, schildert Salvatore Ortisi, Professor für provinzialrömische Archäologie an der Universität München. Interview Christian Pantle. Die jüngsten Grabungskampagnen in Calgrise haben unter ihrer Leitung aufsehenerregende Funde erbracht, insbesondere den römischen Schienenpanzer. Wir haben hier in der Tat den bislang frühesten Schienenpanzer und den weltweit einzigen, der nahezu vollständig vorliegt. Ansonsten hat man nur im englischen Corbridge und im schottischen Eustead Schienenpanzer entdeckt. Weshalb sind von dieser Standardausrüstung so wenige Exemplare erhalten? Ich denke, das liegt an der Größe. Komplette Schienenpanzer bleiben normalerweise nicht liegen, sondern werden eingesammelt und das Eisen weiterverarbeitet. Unserer wurde von Erde überdeckt, die eine Böschung herabrutschte, sodass er den Plünderungen entging. Er lag auch nicht alleine da, sondern zusammen mit einer Dolchscheide, einer Pilumspitze und einer Halsgeige, also einer römischen Eisenfessel für Gefangene. Wurde hier vielleicht ein Legionär von den germanischen Siegern geopfert? Bei solch einem Fund entsteht natürlich gleich Kopfkino. Für eine Opferung haben wir aber bislang keine konkreten Hinweise und müssen die Gesamtauswertung abwarten. Der Schienenpanzer wurde im Block aus dem Boden geborgen, die zuständige Restauratorin präpariert ihn gerade Stück für Stück frei. Wir hoffen, dass im nächsten Jahr die Restaurierung vollendet ist und der Schienenpanzer uns dann mehr verrät. Zum Beispiel? Hatte der Panzer Beschädigungen? Wie genau lag er da? Waren die Verschlüsse geöffnet? Hat also jemand den Panzer ausgezogen und weggeworfen? Oder war der Träger noch drin? Ich würde vermuten, er war noch drin. Ich auch, aber das müssen wir erst sehen. Aufsehen hat auch der Calgriser Wall erregt. Früher dachte man, die Befestigung sei von aufständischen Germanen errichtet worden. Sie dagegen fanden 2017 neue Wallabschnitte, die darauf hindeuten, dass es sich um ein römisches Marschlager handelt. Jetzt gibt es noch neuere Ergebnisse. Wir haben Bodenproben zur Altersbestimmung an die Universität Bayreuth geschickt. Die Daten zeigen, dass mindestens ein Wallabschnitt wahrscheinlich aus dem Mittelalter stammt, als dort wieder Ackerbau betrieben wurde. Auf die Ergebnisse für die weiteren Wallabschnitte warten wir noch. Womöglich ist also die gesamte Wallanlage mittelalterlich und hat nichts mit dem Schlachtgeschehen zu tun? Das werden wir sehen. Letztlich spielt es keine zentrale Rolle, ob die Germanen hinter einem Wall saßen, sich die Römer in einem Lager verschanzten oder der Kampf auf der offenen Wiese stattfand. Die Funde zeigen mit hoher Sicherheit, dass es sich hier um ein Schlachtfeld handelt. Daran zweifelt kaum jemand. Diskutiert wird aber immer wieder, ob hier die Varusschlacht 9 nach Christus stattfand oder einer der späteren Kämpfe des Germanicus. Das können wir nicht mit Sicherheit beantworten, solange wir keine Funde mit Inschriften haben. Etwa Legionsstempel auf Geschossbolzen, die klar belegen, welche Einheiten hier gekämpft haben. Es fehlt also nach wie vor die Smoking Gun? Genau. Aber wenn wir das gesamte Fundmaterial betrachten, spricht doch alles für einen Zusammenhang mit dem Aufstand gegen Varus. Wir haben in Calgrise sehr wahrscheinlich eine Episode der mehrtägigen Varusschlacht vor uns. Aber welchen Tag? Ob sich Varus in Calgrise in sein Schwert stürzte, das bleibt offen. Erstes Kapitel: Roms Invasion. 58 bis 51 vor Christus. Es beginnt mit Völkermord. Im Krieg gegen Gallien begegnet Caesar auch germanischen Stämmen. Der Römer beschreibt sie erstmals als eigenes Volk und nutzt die Gelegenheit, möglichst viele umzubringen. Von Christian Pantle. Von seinen Ausflügen in das wilde Germanien wusste Julius Caesar Unglaubliches zu berichten. Unter anderem beschreibt er Elche, die weder Knöchel noch Gelenke besitzen. Wenn sie durch ein Missgeschick umfallen, können sie daher nicht wieder aufstehen, erklärt der römische Feldherr. Ihnen dienen deshalb Bäume als Ruhestätten, daran lehnen sie sich an, so dass sie etwas zur Seite geneigt schlafen können. Die Germanen nutzten dies aus, indem sie die Wurzeln der Bäume lockerten oder die Stämme unmerklich ansägten. Wenn sich die Tiere wie gewohnt dort anlehnen, bringen sie durch ihr Gewicht die Bäume zu Fall und stürzen mit ihnen um, sodass die Jäger ihre Beute nur noch einzusammeln brauchten. Von den Germanen wissen die Römer lange Zeit gar nichts. Woher Caesar die Geschichte von den umfallenden Elchen hat, ist ungeklärt. Vielleicht hat ein Germane dem mächtigen Römer ein frühes Jägerlatein aufgetischt. Vielleicht stammen die Informationen aus einem älteren griechischen Text, den Caesar ungeprüft für seinen Bericht über den Gallischen Krieg übernahm. Wer konnte schon wissen, was für seltsame Wesen sich in den schier endlosen Wäldern des Nordens herumtrieben? Caesar ist der erste Römer überhaupt, von dem wir wissen, dass er die Germanen als eigenes Volk beschrieb. Vor ihm glaubten die Mittelmeeranwohner, dass es im Norden nur zwei Barbarenvölker gäbe. Die Kelten im Westen und die Skythen im Osten. Von den Germanen in der Mitte hatten sie noch nichts gehört. Als die germanischen Kimbern und Teutonen sich 113 vor Christus Italien näherten, wurden diese noch den Kelten zugeordnet. Der Begriff Germane taucht nach heutiger Kenntnis erstmals 80 vor Christus in einem Geschichtswerk des Griechen Poseidonios auf. Nicht einmal die Betroffenen selbst hielten sich zu der Zeit für Germanen. Der Begriff war ihnen wohl so fremd wie den Ureinwohnern Nordamerikas vor der Kolonialzeit die Bezeichnung Indianer. Und wie jene sich etwa als Irokesen, Cree oder Apachen sahen, so identifizierten sich die Menschen des nördlichen Mitteleuropas und südlichen Skandinaviens zum Beispiel als Friesen, Cherusker, Sueben oder Kimbern. Die Stämme besaßen zwar ähnliche Sprachen und weitgehend gleiche Götter, aber keinerlei Zusammengehörigkeitsgefühl. Aus der relativen Abgeschiedenheit riss sie Caesars Krieg in Gallien ab 58 vor Christus. Plötzlich rückte das römische Imperium an die Germanenstämme heran, die vorwiegend östlich des Rheins siedelten. Zum Zusammenprall kam es bereits im ersten Kriegsjahr. Im Osten Galliens hatten Germanen vom Stamm der Sueben Land erobert und wurden von Caesars Armee vernichtend besiegt. In den folgenden beiden Jahren unternahm Caesar mit 50.000 Soldaten eine Tour de France des Schreckens. Er griff etappenweise einen gallischen Stamm nach dem anderen an und hatte nach 3 Jahren Krieg ganz Gallien unterworfen, bis auf eine Region im Nordosten, in die wieder Germanen eingedrungen waren, die Usipeter und Tencterer. Caesar lässt die germanischen Gesandten festnehmen und greift an. Als Caesar sich näherte, sandten diese beiden Stämme ihre höchsten Anführer los, um ein Friedensabkommen auszuhandeln. Doch der Römer hatte anderes im Sinn. Der skrupellose Feldherr ließ die Gesandten festsetzen und schickte seine Legionen gegen die nichtsahnenden Stämme los. »Die Germanen gerieten plötzlich in große Panik, weil wir so rasch anrückten«, erzählt Caesar ungerührt. Während sich ihre Bestürzung noch darin zeigte, dass sie schrien und durcheinander liefen, stürmten unsere Soldaten das Lager. Diejenigen Germanen, die sich noch schnell bewaffnen konnten, leisteten Widerstand. Die übrige Menge aber, die aus Frauen und Kindern bestand, so der Feldherr, flüchtete in alle Richtungen. Sofort sandte Caesar seine Reiterei hinterher. Die berittenen römischen Soldaten begannen, Tausende der Wehrlosen niederzumetzeln. Die Stammeskrieger versuchten daraufhin verzweifelt, ihre Lieben zu retten. Sobald die Germanen das Geschrei hinter sich hörten und sahen, wie die Iren erschlagen wurden, warfen sie ihre Waffen weg und stürzten aus dem Lager, erzählt Cäsar. Als sie am Zusammenfluss der Maas und des Rheins ankamen, sahen sie keine Fluchtmöglichkeit mehr. Sie wurden entweder von den Legionen erschlagen oder ertranken in der reißenden Strömung. Mit wenigen Sätzen schildert Cäsar hier ein Verbrechen von ungeheurer Dimension. Er selbst spricht von 430.000 getöteten Feinden, Frauen und Kinder eingeschlossen. Auch wenn diese Zahlenangabe sicherlich übertrieben ist, beschreibt sie einen Massenmord von einem Ausmaß, wie es ihn in der Menschheitsgeschichte selten gegeben hat. Ein Genozid an germanischen Stämmen auf gallischem Boden. Nach dem Genozid an den Usipetern und Tencterern ging Cäsar sofort daran, den Vernichtungsfeldzug nach Osten auszuweiten. Statt wie bisher nur die germanischen Einwanderer in Gallien zu massakrieren, plante er nun, den Krieg in das freie Germanien zu tragen. Sein erklärtes Ziel war es, Furcht und Schrecken vor den Römern zu verbreiten. Als erste Machtdemonstration ließ Cäsar binnen 10 Tagen eine komplette Holzbrücke über den Rhein errichten. Das Statussymbol überlegener römischer Technik verfehlte seine Wirkung nicht. Mehrere Stämme flehten um Frieden und der Invasor kam nach eigenen Angaben ihrer Bitte großzügig entgegen. Die Sugambra hingegen nahmen ihren gesamten Besitz mit und versteckten sich in der Einsamkeit der Wälder. Cäsar blieb nach eigenen Angaben wenige Tage in ihrem Territorium, um alle Dörfer und Gehöfte in Brand zu setzen und das Getreide auf den Feldern abzuschneiden. Dann, nach insgesamt 18 Tagen Aufenthalt in Germanien, zog er sich wieder nach Gallien zurück und ließ die Rheinbrücke abreißen. Der Beutezug erwies sich wohl als wenig lukrativ. Die Germanen leben jetzt noch unter denselben dürftigen, ärmlichen und entbehrungsreichen Verhältnissen wie früher, resümiert Cäsar. Und sieht hier einen scharfen Kontrast zu den Galliern, also den Kelten in und um das heutige Frankreich. Die Kelten hatten in der Tat einen höheren Entwicklungsstand erreicht. Sie besaßen zwar, wie die Germanen, keinen gemeinsamen Staat und waren in eine Vielzahl von Stämmen zersplittert, aber sie errichteten schon befestigte Städte mit mehreren tausend Bewohnern und zahlten mit Münzen. Die Germanen dagegen verharrten in Dörfern mit maximal 300 Einwohnern und kannten noch keine Geldwirtschaft, trieben also Tauschhandel. Zudem besaßen die Kelten einen gebildeten Priesterstand, die Druiden, während von den Germanen nichts derartiges überliefert ist. Insgesamt aber waren sich die beiden Völkerschaften ähnlicher als Cäsar vermittelt. Hüben wie drüben hatten die Männer lange Haare und in der Regel Bärte. Beiderseits trug man Hosen, ein fremdartiges Kleidungsstück für die Römer, die zudem eine glatte Rasur und einen Kurzhaarschnitt bevorzugten. Germanen und Kelten nutzten zwar unterschiedliche Sprachen, aber ihr Lebensstil muss relativ kompatibel gewesen sein, denn es kam immer wieder vor, dass sich Germanen einer keltischen Gemeinschaft anschlossen und umgekehrt. Der Rhein bildete eine Orientierungsmarke zwischen den beiden Kulturräumen, aber keine scharfe Trennlinie. Auf beiden Seiten des Stroms finden sich Spuren von germanischer wie keltischer Besiedlung. 2 Jahre nach der ersten Rheinüberquerung fiel Cäsar erneut ins freie Germanien ein. Wieder ließ er eine Brücke bauen, wieder zogen sich die attackierten Stämme in die Wälder zurück und wieder verzichtete der erfahrene Stratege darauf, eine Schlacht zu riskieren. Ein Brückenstumpf erinnert an die bleibende Bedrohung. Nach der zweiten Rückkehr aus Germanien ließ Cäsar die errichtete Brücke nur zur Hälfte abreißen. Vom gallischen Ufer aus ragte das Bauwerk weiterhin tief in den Strom hinein und endete dort mit einem 4-stöckigen Turm, der schwer bewacht war. Das Mahnmal sollte die Germanen daran erinnern, dass der lange Arm Roms sie jederzeit erreichen konnte. Und doch sah Cäsar die Barbaren aus dem Osten nicht nur als Feinde. Im 7. Kriegsjahr, als der Gallier Vercingetorix einen großen Aufstand anführte, ließ er bei den freien Germanenstämmen Söldner anwerben. Mit Erfolg. Die Germanenkrieger halfen entscheidend mit, wie Cäsar lobend erwähnt, den Aufstand zurückzudrängen und 52 nach Christus bei Alesia niederzuschlagen. 51 nach Christus hatte Cäsar dann Gallien endgültig erobert. Der Rhein wurde jetzt zur harten Grenze. Im Westen befanden sich das Römische Reich und seine Untertanen, im Osten die freien Germanen. Die sahen sich nun einerseits von einer gewaltigen Militärmacht bedroht, andererseits traten tausende Männer als Söldner in den Dienst der neuen Macht. Die Stammeskrieger lernten bei den Römern das Kriegshandwerk in einer ungeahnten Professionalität kennen und brachten das neue Wissen später nach Hause mit. Der daraus resultierende gesellschaftliche Wandel in Germanien, argumentieren einige Archäologen, sei unter anderem an dem sich nun ausbreitenden Brauch zu erkennen, den Toten Waffen ins Grab zu geben. Das weise auf eine neue Militärideologie hin und auf kriegerische Einsatzbereitschaft. Die Germanen waren jedenfalls gewarnt. Vielleicht hatte Cäsar durch seine brutale Terrorstrategie den Grundstein für die spätere römische Niederlage gelegt. 12 vor Christus bis 5 nach Christus. Gestrandet wie Wale. Über die Nordsee will Drusus nach Germanien hinein, um das Land als Erster zu erobern. Doch er scheitert an Ebbe und Flut. Fast muss er aufgeben, wenn die Friesen nicht wären. Von Christian Pantle. Es ist ein peinliches Desaster für das Imperium und für Außenstehende sicherlich ein komischer Anblick. Die gewaltige Flotte der Römer sitzt buchstäblich auf dem Trockenen. Die Armada ist an der Nordseeküste entlang in die Gegend des jetzigen Bremens gefahren, versetzte dort die Germanen in Schrecken. Doch dann unterschätzten die Navigatoren dilettantisch die Gezeiten. Die einsetzende Ebbe zog der Invasionsflotte das Wasser unter den Kielen weg und die Kriegsschiffe liegen nun wie gestrandete Wale auf Grund. Als die Einheimischen das bemerken, rüsten sie sich, die Eindringlinge zu vernichten. Die Havarie ereignet sich 12 vor Christus, im ersten Jahr des fast 30-jährigen Krieges, in dem die Weltmacht Rom versucht, Germanien zu erobern. Die Nordsee spielt in den militärischen Aufmarschplänen des Imperiums eine entscheidende Rolle. Doch sie erweist sich als trügerischer und unheilvoller Ort für die römischen Invasoren, die das vergleichsweise beschauliche Mittelmeer gewohnt sind. Roms Legionen stehen zu jener Zeit an Rhein und Donau, den beiden Grenzflüssen zum freien Germanien. Vom heutigen Xanten am Rhein aus schlugen sie 12 vor Christus zu. Ihr Feldherr Drusus, ein Stiefsohn des Kaisers Augustus, ließ erst den Norden des heutigen Ruhrgebiets verwüsten, dann unternahm er eine Flottenexpedition. Roms Invasionsflotte fährt durch einen eigens gebauten Kanal. Seine Schiffe verließen ihre Stützpunkte am westlichen Rheinufer, fuhren den Strom hinab und bogen in den heutigen Niederlanden in einen neu erbauten Kanal namens Fossa Drusiana. Drususgraben. Der führte auf kürzestem Weg in die Nordsee. Die Armada drang zunächst in das Gebiet der Friesen ein, die sich friedlich unterwarfen. Weiter östlich strandet dann die Flotte wie eingangs geschildert. Die mitgezogenen Friesen retten nun die Römer vor anderen Germanen, vor den Chauken, die dort siedeln. Wie das abläuft, ist nicht überliefert. Nach dem beinahe Desaster zieht sich Drusus an den Rhein zurück. In den Folgejahren führt der Feldherr große Kriegszüge im Landesinneren Germaniens. Er erbaut eine riesige Festung in Bergkamen-Oberaden, nordöstlich des heutigen Dortmund, vollbringt ansonsten aber keine nennenswerten Eroberungen. Die germanischen Stämme ziehen sich vor den anrückenden Legionen meist in die tiefen Wälder zurück. 9 vor Christus stirbt Drusus nach einem Sturz mit dem Pferd. Rom setzt die Feldzüge fort. Im Jahr 5 nach Christus leitet Drusus' älterer Bruder Tiberius, der spätere Kaiser von Rom, eine großräumige amphibische Zangenoperation. Sein Heer zieht vom Rheinland einwärts zur Elbe, während seine Flotte via Rhein und Nordsee in die Elbe einfährt. Mitten im Herzen Germaniens vereinigen sich die Land- und Seestreitkräfte. Eine logistische Meisterleistung. Das Manöver beeindruckt offenbar die Germanen in der Region. Sie verzichten in den Folgejahren auf Widerstand und fügen sich scheinbar in ihr Schicksal, Untertanen Roms zu werden. Bis der Sohn eines Cheruskerfürsten, den die Römer Arminius nennen, 9 nach Christus heimlich ein Stammesbündnis schmiedet. 11 vor Christus bis 9 nach Christus. Welten prallen aufeinander. Die Römer überziehen Germanien mit Militärlagern, in denen tausende Soldaten leben. Die gewaltigen Kastelle sind Fremdkörper in dem kleinbäuerlichen Land, das bis dahin kaum Dörfer kannte. Von Christian Pantle. Die Trauergemeinde verließ das Römerkastell im heutigen Haltern nördlich von Bochum und trug die Totenbahre über die nahe Heeresstraße, eine 40 Meter breite Piste, die dem Flusslauf der Lippe folgte. Nach einem halben Kilometer erreichte der Leichenzug die Nekropole, einen offenen Friedhof, der sich über hunderte Meter hinweg direkt an der Hauptstraße entlang zog, wie im Römischen Reich üblich. Die Menschen versammelten sich dort um einen großen Scheiterhaufen, auf den sie das kunstvoll verzierte Totenbett stellten. Obenauf lag der Verstorbene in seiner Toga. Um ihn herum platzierten die Trauernden Salbölfläschchen und Amphoren. Ein Angehöriger zündete den Holzstapel an und die Flammen fraßen Bett, Leichnam und Beigaben. Ein hoher Mauerring schützt die Grabstätte des Römers. Später sammelten Bestatter die unverbrannten Knochenstücke aus der Asche auf und setzten sie in einer Urne bei, die am Brandplatz verblieb. Schließlich errichteten Arbeiter um diesen Ort der letzten Ruhe herum einen Mauerring, der einen Durchmesser von 15 Metern besaß und so mit Erde aufgefüllt wurde, dass ein übermannshoher Hügel das Grab bedeckte. Den Namen des Bestatteten kennen wir nicht, aber die Ausmaße des 2006 entdeckten Grabes wie auch benachbarter Ruhestätten zeigen, dass sich hier hochrangige Bürger des Reiches in den Jahren um Christi Geburt herum monumentale Gedenkorte errichten ließen. Das ergab nur dann Sinn, wenn das Imperium den Stützpunkt Haltern auf Dauer besetzt hielt. Rom war gekommen, um zu bleiben. Das Römerkastell bei Dortmund bot Platz für 12.000 Soldaten. Das erste große Römerkastell in Germanien, von dem wir wissen, errichtete der Feldherr Drusus 11 vor Christus im heutigen Oberaden, einem Stadtteil von Bergkaben nordöstlich von Dortmund. Die geländebeherrschende siebeneckige Bastion erstreckte sich auf einer leichten Anhöhe über eine Länge von 840 Metern und bot Platz für 2 Legionen, etwa 12.000 Mann. Als eine der größten Anlagen ihrer Art im gesamten Imperium war sie ein gigantischer Fremdkörper in dem kleinbäuerlichen Germanien. Den zivilisatorischen Kontrast kann man sich nicht groß genug vorstellen. Während die Römer in Oberaden eine ganze Militärstadt erschufen, lebten die meisten Germanen zu der Zeit noch nicht einmal in Dörfern, sondern in kleinen Einzelgehöften, wie archäologische Funde und schriftliche Quellen belegen. Die Völker der Germanen besitzen keine Städte und dulden nicht einmal zusammenhängende Siedlungen, erklärt der römische Chronist Tacitus Ende des 1. Jahrhunderts nach Christus. Sie wurden abgesondert und einzeln. Erst ab dem 2. Jahrhundert nach Christus, so zeigen die Grabungsfunde, schlossen sich die Bauernfamilien zu größeren dorfähnlichen Gemeinden zusammen. Der Germanienfeldherr Drusus starb 9 vor Christus. Neuer Kommandant wurde Tiberius, wie Drusus ein Stiefsohn des Kaisers Augustus und später selbst Kaiser. Er knüpfte das Netz an Militärstützpunkten in Germanien neu, was allein aus dem archäologischen Befund bekannt ist. Danach schlossen die Römer schon 8 oder 7 vor Christus die gewaltige Festung von Oberraden und errichteten stattdessen eine Kette neuer Stützpunkte. Den bedeutendsten im heutigen Haltern an der Lippe, nördlich von Bochum. Aus den Schriftquellen wissen wir nur wenig über die Ereignisse in Germanien zwischen 7 vor Christus und 3 nach Christus. Aber archäologische Funde wie das Kastell von Haltern zeigen, dass das Imperium in dieser Zeit seinen Herrschaftsbereich systematisch ausbaute. Zwar nicht im ganzen Land zwischen Rhein und Elbe, aber entlang der 2 Haupteinfallschneisen, der Lippe im heutigen Ruhrgebiet und der Mainregion im jetzigen Hessen. Dabei weisen die Grabungsresultate darauf hin, dass Rom in den beiden Besatzungszonen den Einheimischen gegenüber ganz unterschiedlich auftrat. Im Norden als fremdes Militärregime, im Süden als eher integrativ wirkende Kolonialmacht. Ein bedeutender Standort für Südgermanien befand sich im heutigen Wald Girmes, 50 Kilometer nördlich von Frankfurt am Main. Die Anlage enthielt nicht nur Militärunterkünfte, sondern die vermutlich erste zivile Römerstadt rechts des Rheins. An der Hauptstraße buhlten Tavernen um Gäste, boten Geschäfte ihre Waren feil und wurden Märkte abgehalten. Das schließen Archäologen aus den Funden und Gebäuderesten der Ansiedlung, die spätestens 4 nach Christus gegründet wurde, wie eine Datierung anhand der Jahresringmuster im Bauholz zeigt. Im Ortsbild dominierte das Forum, ein großer Gebäudekomplex mit weitem Innenhof und einer lebensgroßen vergoldeten Reiterstatue. Das Gebäude ruhte auf massiven Kalksteinfundamenten und damit den ersten Steinmauern, die sich in Germanien überhaupt nachweisen lassen. Freie Flächen deuten darauf hin, dass Wald Girmes auf Wachstum angelegt war. Wahrscheinlich sollte es zu einem Kristallisationspunkt für die Besiedlung Germaniens werden. Die Kolonisten verstanden es dabei offenbar, die ansässige Bevölkerung einzubinden. Germanen gingen in Wald Girmes ein und aus, trieben dort Handel und einige wohnten wahrscheinlich sogar dort. Das schließen Forscher aus der überraschend großen Menge germanischer Handwerkserzeugnisse. Ein 1/5 des Fundguts war von Einheimischen hergestelltes Alltagsgeschirr, das stets gemischt mit römischen Produkten auftrat. Alles deutet darauf hin, dass Römer und Germanen hier so friedlich zusammenlebten, wie es der römische Chronist Cassius Dio später beschreibt. Die Truppen überwinterten dort und gründeten Städte, und die Barbaren passten sich der römischen Lebensweise an. Sie besuchten die Marktplätze und trafen sich in friedlichen Versammlungen. Ganz anders stellt sich die Situation im Norden an der Lippe dar. In Haltern liegt der Anteil germanischer Waren im Promillebereich, was darauf hinweist, dass die Römer dort streng separiert von den umliegenden Bewohnern lebten. Das hinderte sie nicht daran, Geschäfte zu machen. Um das Militärlager herum bildete sich ein ziviler Siedlungsgürtel, in dem etwa Händler, Handwerker und Prostituierte aus dem Reich lebten. Ein eigener Töpfereibezirk mit mindestens 10 großen Öfen belegt, dass die Römer dort beinahe im industriellen Maßstab Geschirr, Lampen und Figuren herstellten. Der Transport erfolgte vor allem auf dem Wasser, und um diesen Weg zu sichern, befand sich nahe Haltern ein eigener Flottenstützpunkt an der Lippe. Zuletzt besaß diese Marinebasis sogar eine eigene Werft mit einer großen überdachten Halle, die Platz bot für 8 Schiffe. Aus alledem formt sich das Bild, dass entlang der Lippetrasse unter der römischen Besatzung Infrastruktur und Wirtschaft kräftig erblühten. Nur hatten die Einheimischen nichts davon. Sind die Germanen am Main zivilisierter als diejenigen im Norden? Weshalb das Imperium, überspitzt formuliert, im Norden Germaniens ein militärisches Apartheidsregime errichtete und im Süden auf friedliches Multikulti setzte, lässt sich nur vermuten. Wahrscheinlich stießen die Kolonisten in der Mainregion auf weniger Widerstand als an der Lippe. Vielleicht hielten sie auch die Urhessen für zivilisierter und damit integrationsfähiger als die Nordlichter, zumal um das hessische Wald Girmes herum auch Kelten siedelten. So ist vielleicht kein Zufall, dass sich 9 nach Christus die erfolgreiche Revolte gegen das Imperium nicht in der südlichen, sondern in der nördlichen Besatzungszone ereignete. Den Verschwörern um den Cherusker Arminius half es sicher, dass dort die römisch-germanischen Kontakte auf ein Minimum beschränkt waren und damit auch die Gefahr, dass Einheimische gegenüber den Besatzern die Pläne ausplauderten. 14 bis 16 nach Christus. Nach der Varusschlacht wartet das Imperium 5 Jahre lang ab. Dann will sein Feldherr Germanicus das widerspenstige Germanien endgültig unterwerfen. Eine gewaltige finstere Armee bricht auf, doch Arminius führt den Widerstand. Die Rache Roms. Von Martin Pfaffenzeller. Frühling 15 nach Christus. 6 Jahre nach seinem Sieg im Teutoburger Wald belagert Arminius den Wohnsitz seines Schwiegervaters Segestes. Dieser hält Arminius' Frau Thusnelda gefangen, unter deren Kleid sich ein Babybauch wölbt. Arminius will die schwangere Gattin befreien. Ein Sturmangriff wagen die Belagerer jedoch nicht, denn das Anwesen ist mit Graben, Wall und Palisade befestigt. Stattdessen schneidet Arminius den Schwiegervater von der Außenwelt ab. Bald, so der Plan, wird der Hunger Segestes zur Kapitulation zwingen. Der Kampf um Thusnelda ist mehr als ein bloßer Familienstreit zwischen einem Schwiegersohn und einem Schwiegervater, der seine Tochter nicht loslassen kann. Arminius und Segestes konkurrieren um die Macht im Stamm der Cherusker. Und Thusnelda, so berichtet der römische Geschichtsschreiber Tacitus, steht mit dem Herzen mehr auf der Seite ihres Mannes als ihres Vaters. Als die Belagerung ein paar Tage andauert, erschallen auf einmal Trompeten. Römische Soldaten nähern sich. Arminius sitzt in der Falle. Der Überraschungsangriff ist Teil einer neuen römischen Strategie in Germanien. Feldherr Nero Claudius Germanicus setzt mehrmals 80.000 Soldaten über den Rhein, um zu plündern, zu brandschatzen und zu morden. Das Imperium schlägt mit großem Aufwand und noch größerer Grausamkeit zurück. Aber warum kämpfen die Römer so erbarmungslos um ein armes Land aus Sümpfen und Wäldern? Und wie reagieren Arminius und die Germanen auf die neue Offensive? Quinctilius Varus, gib mir die Legionen wieder, ruft Augustus. Alles Theater? Als sich 9 nach Christus die Nachricht von der Varus-Katastrophe in Rom verbreitet, ist das Imperium wie gelähmt. Der zeitgenössische Historiker Velleius Paterculus fürchtet, dass die Germanen sich mit den Galliern verbünden und über die Alpen marschieren. Kaiser Augustus lässt sich laut Sueton monatlich Bart und Haupthaar wachsen, rammt seinen Kopf gegen den Türpfosten und ruft »Quintilivare legiones rede«. »Quinctilius Varus, gib mir die Legionen wieder«. Doch handelt es sich dabei vermutlich um politisches Theater. Indem der Kaiser trauert und die Schuld Varus zuschiebt, lenkt er von seiner eigenen Verantwortung ab. Indem er die Furcht vor einem Germanensturm schürt, rechtfertigt er Zwangsrekrutierungen. Seit Rom vor 2 Jahrzehnten ein Berufsheer eingeführt hat, ist die Wehrpflicht ausgesetzt. Aber nun zieht Augustus wieder massenhaft ein, um die verlorenen Varus-Legionen zu ersetzen. Als sich tausende Männer weigern, lässt der Kaiser einige von ihnen enteignen oder sogar hinrichten. 10 nach Christus schickt Augustus seinen Adoptivsohn Tiberius mit 8 Legionen an den Rhein, 2 mehr als dort vor der Varus-Katastrophe stationiert waren und zusammen etwa ein Drittel der gesamten römischen Armee. Unterdessen gelingt es Arminius in Germanien trotz seines großen Sieges nicht, die Stämme zu einen. Die Friesen und Chauken an der Nordseeküste halten weiter zu Rom. Der Markomannenkönig Marbot in Böhmen steht ihm immer noch feindlich gegenüber. Auch die Brukterer, Marser, Angrivarier und Chatten, die mit ihm gegen Varus gekämpft haben, wollen sich nicht unterordnen. Selbst im eigenen Stamm ist Arminius' Führungsrolle keineswegs gesichert. Segestes, schon vor der Varusschlacht ein Gegner, hat noch immer Anhänger. Arminius verschärfte den Konflikt, als er Thusnelda entführt und heiratet, obwohl ihr Vater sie eigentlich einem anderen versprochen hat. Tiberius klappert nach seiner Ankunft am Rhein Verbündete in Germanien ab und baut die römischen Stützpunkte wieder auf. Größere Schlachten schlägt er aber nicht, weil er nicht besonders tief ins Feindesgebiet vordringt und die Germanen in die Wälder flüchten. Nach 4 Jahren kehrt er nach Rom zurück, wo er nach Augustus' Tod Kaiser wird. Das Kommando über Roms Rheinlegionen bekommt 13 nach Christus der erst 27-jährige Germanicus. Seinen Beinamen hat er von seinem Vater Drusus, der gut 2 Jahrzehnte zuvor mehrere Germanenstämme unterworfen hat. Als Großneffe des Augustus und Neffe des Tiberius ist er als Thronfolger vorgesehen. Gut möglich, dass der junge Feldherr seinen Anspruch mit militärischen Siegen untermauern will. Zuerst aber muss Germanicus mit einem Soldatenaufstand fertig werden. Die Legionäre am Rhein fordern mehr Lohn und kürzere Dienstzeiten, drängen ihn aber auch zu einem Militärputsch gegen Tiberius. Mit Geldgeschenken und Redekunst bringt der Heerführer die Mehrheit seiner Männer wieder hinter sich. Die loyalen Soldaten überraschen die Rädelsführer des Aufstands nachts in ihren Zelten und metzeln sie nieder. Germanicus lässt die Leichen ehrenvoll verbrennen. Da befiehl die Soldaten das Verlangen, gegen den Feind zu ziehen, um ihre Raserei zu süden, schreibt Tacitus. Anders könne man die toten Geister der Kameraden nicht versöhnen. Vielleicht ist es also auch der Kriegswille der Legionäre, der den römischen Strategiewechsel herbeiführt. Im Herbst 14 nach Christus jedenfalls schlägt Germanicus eine Brücke über den Rhein und führt 30.000 Männer auf einem Schleichweg zum Gebiet der Marser, die bei der Schlacht im Teutoburger Wald an Arminius Seite gekämpft haben. Die Germanen rechnen nicht mit einem Angriff, denn sie feiern ein religiöses Fest. Selbst Tacitus ist befremdet, wie brutal die Legionen vorgehen. Germanicus wartet, bis die Marser schlafen. Dann lässt er seine Soldaten angreifen. Nicht Geschlecht, nicht Alter fand Erbarmen, berichtet Tacitus. Die Soldaten selbst blieben unverletzt, da sie Halbschlafende, Unbewaffnete und einzeln Umherstehende erschlugen. Die Römer ziehen durch das Stammesgebiet, töten alle Bewohner auf ihrem Weg und reißen Gebäude nieder, darunter auch das Heiligtum der Göttin Tamphana. Selbst für römische Verhältnisse ist das ein erbarmungsloser Feldzug. Strategisch ist das Massaker für das Imperium kontraproduktiv, denn die germanischen Stämme verbünden sich gegen den Feind. Bructerer, Tubanten und Usipeter lauern den Römern auf ihrem Rückweg auf. Anders als Varus lässt Germanicus seine Männer in Kampfformation marschieren und sie schlagen sich zum Rhein durch. Im Jahr darauf fällt Germanicus wieder nach Germanien ein und greift die Chatten an. Wieder schlachten die Soldaten Kinder, Frauen und Greise ab. Während des Feldzugs erfährt der Feldherr von Boten, dass Arminius den Wohnsitz des Segestes belagert. Sofort befiehlt er einen Eilmarsch ins Land der Cherusker. Endlich kann er die Varus-Katastrophe rächen. Als die Römer sich Segestes Burg nähern, stellt Arminius seine kleine Belagerungstruppe zum Kampf auf. Tacitus erwähnt das Gefecht nur knapp. Die Verluste sind wohl auf beiden Seiten gering. Arminius zieht sich angesichts der römischen Übermacht zurück. So befreit Germanicus Segestes und nimmt Thusnelda gefangen. Sie ließ sich keine Träne entlocken und kein flehendes Wort verlauten, schreibt Tacitus. Die Hände im Schoß zusammengelegt, blickte sie auf ihren schwangeren Leib. Alles scheint perfekt. 8 Legionen stellen den Feind im offenen Feld. Der Krieg eskaliert weiter. Germanicus überfällt Bructera, Angrivaria und wieder die Marser. Dabei finden seine Soldaten 2 der 3 Legionsadler, die die Germanen im Teutoburger Wald erbeutet haben. 16 nach Christus gelingt es Germanicus zweimal, Arminius zur offenen Feldschlachten zu stellen. Normalerweise sind die Römer dabei anderen Armeen überlegen, zumal sie 8 Legionen konzentriert haben. Aber Arminius kennt alle Tricks. Er lässt Graben und Schanzen anlegen, peitscht die Soldaten mit Reden ein und hält Eingreifreserven zurück. Wenn die Römer an einem Abschnitt durchzubrechen drohen, wirft er sich ins Gefecht. So verhindert er, dass Germanicus siegt. Nach dem Feldzug besteigen die Römer Schiffe, um entlang der Nordseeküste zurück zu den Stützpunkten am Rhein zu segeln. Ein Sturm lässt viele Schiffe kentern. Tausende ertrinken, aber Germanicus überlebt. Und nun beruft Tiberius den Feldherrn ab. Die Verluste sind zu hoch, der Ertrag zu gering. Bei den Germanicus-Feldzügen sind wohl 25.000 römische Soldaten gestorben, mehr als in der Varusschlacht. Der Kaiser meint, Rom erreiche mehr durch kluges Vorgehen als durch Gewalt. Das Imperium gibt den Anspruch auf, Germanien bis zur Elbe zu beherrschen. Ein Strategiewechsel. Trotzdem gewährt der Kaiser dem Germanicus einen Triumphzug durch die Hauptstadt. Die Soldaten präsentieren ihre Beute und treiben germanische Gefangene durch die Straßen, darunter auch Thusnelda und ihren inzwischen geborenen Sohn Tumelicus. Ihr Vater Segestes sitzt währenddessen auf der Ehrentribüne. In Germanien zerfleischen sich die Stämme ohne äußeren Feind bald wieder selbst. Arminius bekriegt sich mit dem Markomannenkönig Marbot. Dann verärgert der Cherusker seine eigenen Stammesgenossen, als er die Königskrone anstrebt. Im Übrigen hatte Arminius den Freiheitssinn seines Volkes gegen sich, berichtet Tacitus. Wohl 21 nach Christus wird er von Verwandten ermordet. Die genaueren Umstände sind nicht überliefert. Seine Frau hat er seit ihrer Entführung kein einziges Mal wiedergesehen, seinen Sohn nie kennengelernt. Immerhin überlebt er seinen Kontrahenten Germanicus, der 2 Jahre zuvor in Syrien gestorben ist. Die Kriegserfolge gegen das Imperium machen Arminius unsterblich. Tacitus nennt ihn im Nachruf den Befreier Germaniens. Neuzeit. Mythos durch Zufall. Ein Jahrtausend lang ist Arminius vergessen, ehe er zum Nationalhelden aufsteigt. Von Martin Pfaffenzeller. Es ist einem Zufall zu verdanken, dass wir die Geschichte von Arminius und Thusnelda kennen. In Germanien sangen Barden über die Heldentaten ihrer Vorfahren, Chroniken hinterließen sie nicht. Anfang des 2. Jahrhunderts nach Christus zerfiel der Stamm der Cherusker jedoch, die Erinnerung an Arminius verblasste. In Rom schrieben mehrere Historiker über die Kriege mit den Germanen, vor allem Tacitus widmete Arminius viele Zeilen, legte ihm Reden in den Mund und stilisierte ihn zum Helden. Im 5. Jahrhundert allerdings brachten Eindringlinge das weströmische Reich zu Fall und brannten dabei viele Bibliotheken nieder. Im Mittelalter war Arminius schon fast unbekannt. 1507 entdeckte ein italienischer Geistlicher in einem Kloster an der Weser eine Tacitus-Abschrift, die Wirren der Völkerwanderung überstanden hatte. Deutsche Reformatoren begeisterten sich für Arminius, der ihnen als Vorbild für ihren Widerstand gegen den Papst galt. Martin Luther schrieb: »Ich hab ihn von Herzen lieb.« Luther war es auch, der die Tacitus-Formulierung »Dux belli«, »Kriegsführer«, mit Hermann übersetzte und Arminius gewissermaßen eindeutschte. Großes Theater und politische Beschwörungen. In den folgenden Jahrhunderten erhoben Dichter und Propagandisten Hermann zum Nationalhelden. Während der napoleonischen Kriege instrumentalisierten Intellektuelle die Geschichte. Kleist schrieb ein nationales Theaterstück über die Hermannsschlacht. Der Philosoph Fichte beschwor die Nachkommen Arminius in seinen Reden an die deutsche Nation. Nach der Reichsgründung 1871 ließ Kaiser Wilhelm I. ein 54 Meter hohes Hermannsdenkmal nahe Detmold errichten. Das Schwert zeigt in Richtung Frankreich. Die Nationalsozialisten nutzten Tacitus für ihre Propaganda, bezogen sich aber weniger auf Arminius als auf die Glorifizierung des Germanentums. Heute, rund 2 Jahrtausende nach seinem Tod, sehen Historiker Arminius als talentierten Feldherrn, der seine Erfolge aber nicht in politische Macht ummünzen konnte. Zweites Kapitel: Leben am Limes. Schutzwall des Imperiums. Ab 83 nach Christus. Er ist das Ende der zivilisierten Welt. Jenseits dieser Befestigung beginnt die Welt der Barbaren. Doch der Limes gewährt auch einen friedlichen Grenzverkehr. Von Friedrich Seeler. Kaiser Domitian zieht im Jahr 83 nach Christus für einen Triumph in Rom ein. Tausende Römer stehen am Straßenrand und jubeln. Sie sehen, wie Legionen und Wagen mit Kriegsbeute vorbeiziehen, dann kommen germanische Kriegsgefangene in Ketten. Sie tragen lange Bärte und stammen überwiegend aus dem heutigen Hessen, das der Kaiser eingenommen hat. Bärtige Germanen in Ketten und ein römischer Kaiser in Purpur. Wegen dieses Siegs gibt sich Domitian von nun an den Beinamen Germanicus. Er führt seinen Triumphzug wohl bis zum Jupitertempel. Dort tritt der Kaiser im purpurfarbenen Triumphgewand vor die Senatoren, die seine Ehrungen vorlesen. Die Monate September und Oktober sollen seine Namen tragen: Domitianus und Germanicus. Diese Ehre erhielten zuvor nur Cäsar und Augustus. Der Senat lässt zudem Münzen prägen. Sie zeigen Domitian zu Pferd, wie er einen Germanen niedersticht. Darunter steht Germania capta. Germanien ist unterworfen. Auch wenn das nur der halben Wahrheit entspricht. Überlebende Legionäre des Varus knechten als Sklaven. Schon seit Cäsar träumt man in Rom davon, Germanien ins Imperium einzugliedern. Mit Domitians Sieg umfasst das Reich nun offiziell das Rheingebiet, Hessen und große Teile des heutigen Süddeutschlands. Offenbar genug für Domitian. Truppen beginnen zwischen Rhein und Donau einen Grenzwall anzulegen. Mit dem Limes beginnt eine neue Friedenszeit zwischen Römern und Germanen. Doch sie soll nur kurz währen. 40 Jahre vor Domitians Triumph stehen die Römer an Rhein und Donau und warten ab. Vereinzelt fallen sie in Germanien ein, meist als Vergeltung für Raubzüge. Bei einer dieser Strafexpeditionen 41 nach Christus gegen die Chatten und Chauken erobern römische Truppen den letzten der 3 Legionsadler des Varusheeres. In einer Siedlung der Chatten befreien sie um 50 nach Christus Legionäre nach 40-jähriger Sklaverei. Die Männer kämpften laut Tacitus in der Varusschlacht. Als Kriegsgefangene mussten sie wohl auf den Feldern arbeiten, trugen Ketten, damit sie nicht zum Rhein flüchten konnten. Zu dieser Zeit interessiert sich der römische Kaiser kaum für Germanien. Claudius setzt lieber mit 4 Legionen über den Ärmelkanal und erobert Britannien. Die fruchtbare Insel verspricht mehr Beute und Ruhm als das dünn besiedelte Gebiet jenseits des Rheins. Aber viele Senatoren in Rom fordern weiterhin, das restliche Germanien als Provinz ins römische Imperium einzugliedern. Nach dem Bürgerkrieg um Kaiser Neros Nachfolge beginnt mit Vespasian die Dynastie der Flavier. Sie brauchen militärische Erfolge, um ihre Herrschaft zu legitimieren. Vespasians Sohn Domitian führt 83 nach Christus Legionen über den Rhein und erobert die Wetterau zwischen Taunus und Main. Mit Triumphzügen und Münzen lässt er sich wie eingangs beschrieben als Sieger über Germanien stilisieren und schafft 2 neue römische Provinzen. Germania Inferior beginnt an der niederländischen Nordseeküste und reicht bis Bonn. Germania Superior erstreckt sich von Mainz über Straßburg bis an den Genfer See. Die Provinzen umfassen hauptsächlich Gebiete, die schon seit einem Jahrhundert unter römischer Herrschaft stehen, aber bis dahin nur eine provisorische Verwaltung hatten. Große Teile Germaniens bleiben frei. Schon damals ist vielen Römern bewusst, dass es sich bei Domitians Germania capta um eine propagandistische Übertreibung handelt. In jüngster Zeit habe man die Siege über die Germanen mehr gefeiert als errungen, ätzt Tacitus in seiner Schrift Germania. Er wirft Kaiser Domitian sogar vor, germanische Gefangene für seinen Siegesmarsch durch Rom gekauft zu haben. 900 Wachtürme und 60 große Kastelle sichern die Grenze des Imperiums. Aber Domitian befriedigt die Ansprüche der Senatoren. Insgeheim fürchten ohnehin viele, dass sich das Imperium zu überdehnen droht. Immerhin reicht es nun von Hessen über Britannien bis Nordafrika und Mesopotamien. Domitian lässt zwischen Rhein und Donau eine Schneise in den Wald schlagen. Soldaten schütten einen Wall auf, rammen Holzpfähle in den Boden. Auf Latein nennt man solche Grenzlinien Limes. Im 2. Jahrhundert lässt Kaiser Hadrian den Limes mit einer durchgehenden Palisade befestigen. Später kommen Steinmauern und Gräben hinzu. Der Grenzwall beginnt zwischen Koblenz und Bonn, erhebt sich über die Berge des Westerwaldes und des Taunus, knickt nach Osten ab und endet nach 550 Kilometern an der Donau zwischen Ingolstadt und Regensburg. Er ist das größte zusammenhängende Bauwerk Europas. Ende des 2. Jahrhunderts reihen sich 900 Wachtürme aneinander, dazu kleinere Forts und 60 größere Kastelle, in denen tausende Grenzsoldaten stationiert sind. Diese Soldaten sind in der Regel keine regulären römischen Legionäre, sondern Hilfstruppen, die man aus verbündeten Völkern rekrutiert hat. Die Wachtürme stehen je nach Gelände in einem Abstand von 200 bis 1000 Metern zueinander. Wenn die Garnisonen Germanen auf der anderen Seite erspähen, blasen sie ihre Hörner oder schwenken Fackeln. Der nächste Wachturm gibt das Signal weiter und innerhalb von Minuten kann die Besatzung des nächsten Kastells alarmiert werden, um gegen die Invasoren auszurücken. Der Limes ist vor allem ein Frühwarnsystem. Mit einem konzentrierten Angriff können Gruppen germanischer Krieger Palisade und Graben leicht überwinden. Immer wieder überfallen sie nahegelegene Dörfer. Aber spätestens, wenn sie mit schwerer Beute oder geraubtem Vieh zurückkehren, erweist sich der tiefe Graben des Limes als Herausforderung. Das bietet den römischen Soldaten oft genug Zeit, um die Plünderer zu stellen. Die Germanen müssen dann fliehen und ihre Beute zurücklassen. Aber der Limes hat nicht nur militärische Bedeutung. An den Kastellen und Grenzübergängen treffen sich zwei kulturelle Welten. Die Chatten und andere germanische Völker bringen Gerste, Hirse und Roggen auf Ochsenkarren an die Grenze. Oder sie züchten Rinder und Pferde, um sie an die Römer zu verkaufen. Sie bezahlen am Limes eine Einfuhrsteuer von etwa 2,5%. Dann können sie den Wall passieren und auf den Marktplätzen dahinter ihre Ware für Münzen verkaufen oder sie gegen Keramik, kunstvolle Gläser, Kessel und Eisenwerkzeuge eintauschen. Der kleine Grenzverkehr und die Geburt einer deutschen Großstadt. Um Marktplätze und Kastelle entstehen ganze Siedlungen. Kaufleute aus Gallien lassen sich am Rhein nieder, um Geschäfte zu machen. Handwerker bauen Fachwerkhäuser, Gastwirte schenken Wein aus, Frauen bieten in Bordellen ihre Dienste an. Aber auch die Familien der Legionäre ziehen in die Siedlungen. Es herrscht eine für Mitteleuropa wohl nie dagewesene multikulturelle Atmosphäre. Einige der Grenzsiedlungen werden so groß, dass sie bald den rechtlichen Status einer Colonia erhalten, wie etwa die Colonia Claudia Ara Agrippinensium am linken Ufer des Rheins, das antike Köln. Dort leben damals etwa 20.000 Einwohner. Sie sind den Römern formell gleichgestellt. Köln avanciert neben Trier zur bedeutendsten Stadt nördlich der Alpen. In dieser Zeit wirkt es, als könnten Germanen und Römer koexistieren. Die Pax Romana hält am Limes etwa 150 Jahre lang. Doch die Römer fühlen sich zu sicher hinter ihrem Grenzwall. Sie verlieren das Interesse daran, was auf der anderen Seite der Grenze passiert, und bemerken nicht, dass sich immer größere Stammesverbände mit schlagkräftigen Heeren bilden. Ab dem 3. Jahrhundert werden sie immer wieder den Limes überrennen und bald das ganze Imperium bedrohen. die germanischen Söldner des Kaisers. Man stellt sich den Krieg zwischen Rom und Germanien oft als Kampf von italienischen Legionären gegen bärtige Germanen vor. Oft kämpften aber Germanen gegen andere Germanen. Tausende dienten den Römern als Hilfstruppen. Sie bewachten Grenzanlagen am Rhein, halfen bei Strafexpeditionen oder der Eroberung Britanniens. Der berühmteste unter ihnen war der Offizier Arminius, der sich 9 nach Christus gegen die Römer wandte und die Varuslegionen vernichtete. In den Kastellen am Limes konnten sich junge Germanen freiwillig melden. In den Kasernen wurden sie nicht nur gedrillt, sondern auch assimiliert. Die Barbaren lernten Latein, mussten dem Kaiser und römischen Göttern huldigen, trugen Tunika und badeten in den Thermen. Der Militärdienst gab ihnen die Chance, aufzusteigen. Wer die Dienstzeit von 25 Jahren überlebte, erhielt das römische Bürgerrecht, konnte sich damit überall im Imperium niederlassen. Oder die Veteranen kehrten in ihre germanischen Dörfer zurück, wo ihre Bildung und ihr Vermögen sie zur neuen Elite machte. Caesar schätzte die Germanen als Leibgarde und schuf damit eine Tradition für römische Herrscher. Seine Nachfolger rekrutierten vor allem Männer aus Batavien, im Gebiet der heutigen Niederlande. Gefolgstreue und Loyalität waren in der batavischen Stammesgesellschaft ein hohes Gut. Die Kaiser vertrauten den Fremden besonders, weil diese keine Verflechtungen in der römischen Politik hatten. Das erschwerte Intrigen und Attentate. Grabsteine in Rom zeugen noch heute von den Namen der Leibwächter aus Germanien. 2. Jahrhundert nach Christus. Heimliche Revolution in Germanien. Eine Siedlung an der Nordsee entpuppt sich als Glücksfall für die Archäologie. An ihr wird deutlich, wie sich die germanische Gesellschaft wandelt. Dörfer und Hierarchien bilden sich heraus. Das hat auch militärische Folgen. Von Sophia Schülke. 5 große Bauernhäuser, jedes 20 Meter lang und 5 Meter breit. Vorne im Stall wiederkäut Vieh, hinten im Wohnraum lebt die Familie. Die Wände sind aus Holz, Flechtwerk und Lehm gefertigt. In der Mitte des dunklen, fensterlosen Hauses brennt ein offenes Feuer. Rauch und Ausdünstungen der Tiere vermischen sich. Hier hat keiner mehr Macht oder Besitz als der andere. So sieht das Leben in Feddersen-Wirde an der Nordseeküste zu der Zeit aus, da mehrere tausend Kilometer entfernt an der östlichen Peripherie des Römischen Reiches Jesus von Nazareth geboren wird. Doch bald vollzieht sich hier, nördlich des Limes, eine heimliche Entwicklung. Sie legen die Dörfer nicht nach unserer Weise an, stellt der römische Geschichtsschreiber Tacitus um 98 nach Christus über die Siedlungsweise der Germanen fest. Dass von den Völkern der Germanen keine Städte bewohnt werden, ist bekannt genug. Sie wurden gesondert und auseinander, notiert er in seiner Schrift Germania. Hätte er im 2. nachchristlichen Jahrhundert Feddersen-Wirde, knapp 20 Kilometer nördlich vom heutigen Bremerhaven, besuchen können, wäre sein Bericht differenzierter ausgefallen. Da ziehen die Bauernfamilien ihre Einzelgehöfte zu einer Gemeinde mit Dorfstruktur zusammen. Es ist eine tiefgreifende soziale Veränderung Germaniens, die in Feddersen-Wirde besonders gut erforscht ist. Die Siedlung an der Wesermündung wurde zwischen 1954 und 1963 ausgegraben. Dabei erwiesen sich Knochen, Textilien und Werkzeug aufgrund ihrer jahrtausendelangen Ruhe im Marschgebiet als besonders gut konserviert. Häuser ohne stinkenden Viehstall. Das ist Luxus made in Germany. Im ersten nachchristlichen Jahrhundert, etwa 200 Jahre nach der Gründung, setzen die Bewohner in Feddersen-Wirde entscheidende Veränderungen um. Sie wollen der nahenden Nordsee ausweichen und bauen ihren Ort auf einer Wurt, einem Siedlungshügel, neu auf. Dafür suchen sie Mist, Lumpen, Klei und ausgestochene Grasnarben zusammen und schichten das Material zu Wohnhügeln auf. Ihre neuen Häuser stehen nun 1,5 Meter höher. Im 2. Jahrhundert errichten sie zwei große Hallenhäuser, die sich von den bisherigen Wohnstallhäusern unterscheiden. Sie liegen direkt nebeneinander, sind vom Rest der Häuser durch einen Palisadenzaun abgeteilt und haben keinen stinkenden Viehstall mehr. Für damalige germanische Verhältnisse ist das Luxus und deutet darauf hin, dass hier ein Häuptlingsclan wohnt. Aber auch die Häuser der einfachen Dorfbewohner verändern sich. Die Nordseegermanen bauen nun auch kleine Häuser ohne Stall, in die Handwerker einziehen und sich auf das Töpfern, Tischlern, Schmieden oder die Lederherstellung spezialisieren. Inzwischen leben hier rund 110 Menschen in 14 Gehöften, aber es ist kein Dorf der Gleichen unter Gleichen mehr. Bei der annähernd vollständigen Ausgrabung fanden die Archäologen Münzen, Schmuck und Keramiken aus römischer Herstellung. Es gibt also zumindest wirtschaftliche Kontakte. Aber obgleich Germanen, wie in Feddersenwirde, römische Münzen aufbewahren, übernehmen sie weder hier noch anderswo das Prinzip der Geldwirtschaft. Auch Städte und Straßenbau überlassen sie den Römern. Ihren Hausbau halten sie weiter einfach, ohne Terben oder Heizungen zu kopieren. Nicht einmal den römischen Feldbearbeitungszyklus, der neben einem Sommer auch ein Wintergetreide umfasst, eignen sie sich an. Die mediterrane Lebensweise bleibt den Germanen größtenteils fremd. Auch gesellschaftlich sind die verschiedenen Stämme anders strukturiert als die Römer. Es gibt keine Städte und keine zentrale Verwaltung, auf welche die Römer ihre Strukturen relativ reibungslos übertragen könnten, so wie es ihnen bei den Kelten zu gelingen scheint. Und bei den Germanen auf der römischen Seite des Limes. Allein Feddersenwirde vervierfacht innerhalb von 400 Jahren seine Größe auf 23 Wohnstallhäuser. So wie dieses Dorf größer, hierarchischer und arbeitsteiliger wird, vollzieht sich der Prozess auch in vielen anderen Siedlungen der Germanen. Und zwar lange unbemerkt von Rom. Die Stammesgesellschaften der späten Germanen sind also anders strukturiert und besser organisiert als die ihrer Ahnen. Und damit militärisch viel wirkmächtiger. Einige Stämme werden sich ihrer neuen Fähigkeiten bewusst. Sie geben die Sesshaftigkeit auf und ziehen als mobile, um einen Warlord gesammelte Gefolgschaft umher. Sie rauben Gehöfte und Siedlungen anderer Stämme aus und dringen in römisches Territorium vor. Nicht so die Nordseegermanen aus Feddersenwirde. Im späten 5. und 6. Jahrhundert nach Christus geht hier etwas zu Ende. In dieser Zeit wandern die Bewohner, wie andere germanische Volksstämme auch, auf die britischen Inseln aus und bilden dort das Volk der Angelsachsen. 166 bis 180 nach Christus. Das Imperium unter Attacke. Bislang war Rom in der Offensive. Nun wendet sich das Blatt. Als die germanischen Markomannen den Limes überrennen, muss das Reich sogar Gladiatoren und Sklaven mobilisieren. Von Hans Käfer. Tief ins Feindesland sind die römischen Truppen vorgedrungen. Doch nun sind sie von den germanischen Quaden eingekesselt. Ohne Wasser droht die römische Invasionsarmee zu verdursten. Die Legionäre beten in diesem trockenen Sommer 173 nach Christus verzweifelt zu ihren Göttern. Und das Regenwunder geschieht. Der Himmel öffnet seine Schleusen. Da tranken und kämpften sie gleichzeitig, und als einige Verwundungen davontrugen, schlürften sie tatsächlich das Wasser zusammen mit dem Blut, welches in ihre Helme rann. Beschreibt der römische Historiker Cassius Dio das wundersame Ereignis. Sogar die Mark-Aurel-Säule in Rom belegt die Rettung durch einen Regengott. Dieses berühmteste Denkmal der Markomannenkriege, das auch Markussäule genannt wird, zeigt zudem, wie brutal die Römer danach gegen ihre Feinde vorgehen. Sie brennen Dörfer nieder, treiben Frauen und Kinder zusammen, töten gefangene Männer. Doch wieso waren die Römer auf ein Regenwunder angewiesen? Roms Probleme begannen 12 Jahre zuvor. 161 nach Christus führt das Imperium jenseits des Euphrats einen Krieg gegen die Parther. Etwa gleichzeitig geraten die germanischen und sarmatischen Völker nördlich der Donau in Bewegung. Vermutlich drängen Goten die Markomannen und Quaden südwärts gegen den Donaulimes des Römischen Reiches. Das Imperium bemerkt das frühzeitig. Um der Bedrohung zu begegnen, stellt es zwei neue Legionen mit 11.000 Soldaten auf. Zudem holt Rom Truppen aus dem Mittleren Osten zurück an Rhein und Donau. Allerdings schleppen diese Truppen eine verheerende Seuche in das Römische Reich ein, vermutlich die Pocken. Während die Seuche wütet, setzen 166 nach Christus rund 6.000 germanische Langobarden und Obier über die Donau. Zwar können römische Truppen die Angreifer abwehren, doch die Markomannen verlangen, sich im Römischen Reich ansiedeln zu dürfen. Das aber widerstrebt Kaiser Mark Aurel. Es kommt 170 nach Christus zum Kampf und zu Roms erstem Desaster der Markomannenkriege. 20.000 Soldaten sterben. Markomannen, Quaden, Vandalen und Sarmaten, letztere keine Germanen, sondern ein Reitervolk aus dem Iran, stoßen durch die nun vorhandene Lücke in der Grenzverteidigung. Die Verbündeten ziehen plündernd bis zur oberitalischen Metropole Aquileia, die sie belagern, aber nicht einnehmen können. Dafür brennen sie das nahe Opitergium, heute Oderzo, nieder. Die Angreifer dringen bis nach Athen vor. Rom ist schockiert. Germanen südlich der Alpen hat es seit den Kimbern und Teutonen 101 vor Christus nicht mehr gegeben. Einem Aufgebot lokaler Kräfte gelingt es zwar, die Markomannen zurückzudrängen, doch fortan steht die gesamte Grenze an der Donau unter Druck. Angreifer dringen sogar bis nach Griechenland vor und plündern das Heiligtum von Eleusis nahe Athen. Der militärisch unerfahrene Mark Aurel, ein Philosoph auf dem Kaiserthron, organisiert den Gegenangriff. Ihm stehen erfahrene Generäle zur Seite, doch die Truppen sind knapp. Vermutlich hat die Seuche viele Soldaten dahingerafft. Deshalb rekrutieren die Römer nun Sklaven, Gladiatoren und angeblich auch Räuber. Schließlich überschreitet das römische Heer die Donau und kämpft sich tief ins Land der Markomannen und Quaden vor. Die Kämpfe ziehen sich jahrelang hin. Mehrmals werden Waffenstillstände geschlossen. Rom setzt Könige ein, die die Germanen wieder davonjagen. Erst im Sommer 173 nach Christus siegt Rom glücklich dank des Regenwunders. Doch weiter südlich an der Donau gehen die Kämpfe weiter. Und im Winter 174 nach Christus stehen Römer an der Donau den Jazigen gegenüber, einem Reitervolk der Sarmaten, die aus den Steppen der Wolga kommen. Cassius Dio beschreibt, wie die Römer die Nahkämpfe auf der zugefrorenen Donau gewinnen. Sie legen ihre Schilde auf dem Eis des Flusses nieder, setzen darauf einen Fuß, um nicht auszugleiten, und erwarten so den Angriff der Gegner. Einige fassen nach dem Zaumzeug, andere nach den Schilden und Lanzenschäften der Feinde und zogen diese an sich heran. Das brachte sie in enge Berührung mit den Angreifern, die sie nun, Mann und Ross, niederrissen, berichtet Dio. Zwar gleiten auch Römer aus, doch stürzt einer von ihnen rückwärts, dann schleift er auch seinen Gegner mit, wirbelte ihn mit den Füßen, wie bei einem Ringkampf, in die Rückenlage und kam so schneller oben auf. Nach dem Sieg zwingt Rom den Jazigen einen Friedensvertrag auf. Doch bald muss Mark Aurel erneut gegen Germanen und Sarmaten in den Krieg ziehen. Erst im Frühjahr 179 nach Christus sind die Feinde endgültig niedergerungen. Aurel plant sogar, das Land der Markomannen und der Sarmaten zur Provinz zu erklären. Doch sein Tod am 17. März 180 verhindert das Vorhaben. Sein Sohn und Nachfolger Commodus beerdigt die Pläne. Die Donau wird eine ruhige Reichsgrenze. Bis zum nächsten großen Ansturm im 3. Jahrhundert. 235 nach Christus. Die vergessene Schlacht. Die sensationelle Entdeckung des Schlachtfeldes am Harzhorn 2008 beweist, Mehr als 200 Jahre nach der Varus-Katastrophe sucht Rom tief im freien Germanien die Konfrontation. Gehgeschichte vor Ort von Hauke Friedrichs. Schreie hallen durch den Wald am Harzhorn. Klirren, prallen Schwerter aufeinander, Bogensehnen surren, dazwischen Pferdewiehern. Von einem Kamm aus greifen Krieger wohl im Frühherbst 235 nach Christus die Legionäre unter sich auf einem engen Weg an, der über einen Pass führt. Mit Wurfspeeren, Äxten und Lanzen bewaffnete Krieger verschiedener germanischer Stämme stürmen vor. Mit ihrer Attacke aus dem Hinterhalt überraschen die Germanen die überlegenen Römer. Sie treffen auf einen Gegner, der am liebsten in offenen Feldschlachten kämpft, dem die düsteren Wälder Germaniens unheimlich sind. Eine einzige Route führt die Römer heim zu den linksrheinischen Kastellen. Der Feldzug hat vor Monaten am Rhein begonnen. Über eine Schiffsbrücke war Kaiser Maximinus Thrax nach Germanien eingerückt und wohl bis zur Elbe vorgedrungen. Nach einem Sieg in der Schlacht im Sumpf, wie Chronisten berichten, traten die Soldaten des Imperiums den Rückweg an. Tausende Legionäre marschierten von Norden kommend auf das Harzhorn nahe dem heutigen Göttingen zu. Ihre Anführer hatten eine Route vom Thüringer Becken nach Mainz gewählt, die sie auf einer nur 300 Meter breiten Trasse am stark ansteigenden Harzhornhöhenzug im Westen und am Westerhöfer Wald im Osten vorbeiführte. Die Truppe zog durch ein Nadelöhr. Sie folgte einer alten Heeres- und Handelsstraße, die von der norddeutschen Tiefebene in Richtung Süden führte. Es war der einzige Weg, auf dem eine Armee aus Norddeutschland rasch zu den römischen Provinzen am Mittelrhein gelangte. Die Römer kamen nur langsam voran. Ihr Heereszug erstreckte sich über viele Kilometer. Germanen hatten den Abmarsch sicherlich seit langem beobachtet. Ihre Kundschafter suchten nach Schwächen in diesem Lindwurm aus Legionären, Reitern, Hilfstruppen, Wagen und schwer beladenen Maultieren. Gut möglich, dass die Soldaten Roms nach ihrem beeindruckenden Sieg über die Elbgermanen unaufmerksam geworden waren. Schließlich waren sie nach einer anstrengenden Strafexpedition wegen germanischer Überfälle in der Wetterau auf dem Heimweg. Sie freuten sich auf die Rückkehr in die Zivilisation, auf geordnete Militärlager, Bäder und besseres Essen. Aber die Kastelle hinter dem Rhein waren noch weit entfernt. Sogar Orientalen kämpfen für Rom in Germaniens Wäldern. Berittene Hilfstruppen bilden die Vorhut und erkunden den Weg. Mit der leichten Kavallerie rückte meist der Kaiser Maximinus Thrax vor, beschützt von einer Leibgarde aus Elitekämpfern. Hinter den Reitern folgten Pioniere, die mit Kreuzhacken und Äxten den Kampftruppen den Weg durch Hindernisse aller Art bahnen sollten. An jeden Legionärsverband schloss sich ein Tross an, Maultiere und Wagen. Sie transportierten Waffen, Ausrüstung, die Kriegskasse, Ärzte und das Material der Truppenverwaltung. Zur Marschkolonne gehörten auch die Hilfstruppen, die Auxiliare. An der Seite Roms kämpften maurische Speerschleuderer, orientalische Bogenschützen, persische Panzerreiter und auch viele germanische Kämpfer. Den Aufklärern entgingen anscheinend die im Unterholz versteckten Feinde. Die Kavallerie der Vorhut passierte wohl die Enge am Harzhorn, ohne attackiert zu werden. Hinter ihnen marschierten die Legionäre auf einem dämmerigen Hohlweg, begleitet von Trosswagen, beladen mit Beute und Ausrüstung. Die Karren waren das Ziel der Germanen. Vielleicht wollten sie auch Gefangene befreien. Am Harzhorn haben die Germanen vermutlich den Weg mit Hindernissen blockiert. So können Legionäre nicht in Angriffsformation vorrücken. Es dauert, bis ihre Anführer die Gegenattacke befehlen. Erst muss die Nachhut herankommen. Die Römer weichen schließlich den Angreifern seitlich aus, formieren sich neu und bringen ihre Spezialwaffen in Stellung. Torsionsgeschütze, die mehrere Pfeile in der Minute mit großer Wucht abfeuern können. Die Soldaten des Imperium Romanum rücken nun von zwei Seiten gegen die Germanen vor. Ihre Bogenschützen und die Männer an den schweren Torsionsgeschützen, die wohl auf Karren montiert sind, geben den Infanteristen Feuerschutz. Römische Soldaten erstürmen den Kamm. Dort kommt es zu Nahkämpfen, Mann gegen Mann. Die Legionäre verjagen die germanischen Krieger und sichern den Heereszug ab. Die Angreifer ziehen sich nach Westen zurück. Sie werden von Legionären verfolgt. Am Harzhorn siegen letztlich die Römer. Anders sieht es bei einem Scharmützel ganz in der Nähe aus. 1,9 Kilometer weiter südlich am Kahlberg kommt es auch zu kämpfen. Dort treffen die Germanen auf Trosswagen. Sie machen wohl Beute, vertreiben die römischen Wagenknechte und Begleittruppen. Wie am Kahlberg und am Harzhorn die Kämpfe abliefen, haben Archäologen minutiös rekonstruiert. Dabei halfen hunderte Relikte. Alles begann mit einem Zufallsfund. 2008 zeigten zwei Hobbyforscher der Kreisarchäologin in Northeim, Petra Lönne, einige Stücke aus dem Wald. Die Expertin erkannte Relikte aus der späten Römerzeit. So präsentierten ihr die Männer, die unerlaubt mit Metalldetektoren gesucht hatten, eine Hipposandale, mit der die Römer die Hufe ihrer Maultiere und Pferde im steinigen Gelände schützten. Zudem erkannte die Archäologin einen Bolzen, eine Pionieraxt und eine Speerspitze. Schon bald gruben Profis aus Niedersachsen und von der Freien Universität Berlin am Harzhorn. Mehr als 3500 Fundstücke wurden insgesamt geborgen. Darunter allein 1000 Sandalennägel. Mit verschiedenfarbigen Markierungen dokumentierten die Archäologen um Petra Lönne und Michael Geschwinde die exakte Lage von Katapultbolzen, Speer- und Lanzenspitzen, aber auch die der Nägel. Sie vermaßen, woher Pfeile abgeschossen wurden, wo Legionäre entlanggegangen waren, wo Kämpfer starben und rekonstruierten so den Ablauf des Gefechtes. Funde von persönlichen Ausrüstungsstücken, Pferdegeschirr, Schanzwerkzeugen und Wagenteilen runden das Bild vom Ablauf der Kämpfe ab. Münzen mit bekanntem Prägedatum und naturwissenschaftliche Analysen ermöglichten eine nahezu exakte Datierung der Schlacht am Harzhorn. So untersuchten Forscher die Knochen eines Huftieres und Holzreste einer Lanze mit der Radiokarbonmessung. Sie verglichen zudem die Funde mit denen anderer Grabungen, eine Dolabra, eine Pionieraxt, die am nahen Kahlberg gefunden wurde, trägt die Inschrift einer Einheit, die um 234 von Belgrad nach Obergermanien abkommandiert wurde. Die Schlacht am Harzhorn fand höchstwahrscheinlich zwischen 230 und 240 nach Christus statt. Die Befunde am Harzhorn ändern die Geschichtsschreibung. In diesen Zeitraum fällt der Rachefeldzug von Kaiser Maximinus Thrax im Jahr 235, über den antike Quellen berichten. Dass mehr als 200 Jahre nach der Varusschlacht und den gescheiterten Germanicus-Feldzügen noch eine große Armee tief nach Germanien einrückte, ist eine Sensation. Die Befunde am Harzhorn ändern die Geschichtsschreibung der römisch-germanischen Beziehungen. Rom hat noch Jahrhunderte nach dem Varus-Desaster nicht aufgehört, sich aktiv in die Belange der Germanen einzumischen, notfalls mit Soldaten. Am Kahlberg in der Nähe des Harzhorns schlägt die römische Reiterei die germanischen Krieger vermutlich in die Flucht. Die Angreifer ziehen sich hier wohl mit ihrer Beute zurück. Vielleicht haben sie auch Geiseln befreit, die von den Römern verschleppt worden waren. Die Soldaten des Kaisers verfolgen sie, kehren dann aber zum Heereszug zurück. Die Römer bergen ihre Toten, dann ziehen sie in die Gebiete der friedlicheren Germanen in Rheinnähe ab. Maximinus Thrax kehrt als Sieger nach Mainz zurück. Er inszeniert sich auf Münzen und Stelen als Bezwinger der Germanen. Profitieren kann er davon nicht lange. 3 Jahre nach seinem Feldzug bis zur Elbe töten ihn die eigenen Soldaten. Er hat nur kurz geherrscht. Die Ruhe am Limes hält deutlich länger. Interview. Die Römer gaben ein Sperrfeuer ab. Der renommierte Schlachtfeldforscher Günther Moosbauer erzählt, warum der Sensationsfund am Harzhorn geheim gehalten wurde und wie die Legionäre dort siegten. Interview Hauke Friederichs. Was wüssten wir über die beiden Gefechte am Harzhorn ohne die Schlachtfeldarchäologie? Wir wüssten erstmal nichts darüber. Es ist vor den Ausgrabungen ab 2008 niemand auf die Idee gekommen, dass es am Harzhorn ein Schlachtfeld aus der Römerzeit geben könnte. Wie ungewöhnlich war dieser Fund? Am Harzhorn stießen im Jahr 2000 zwei Männer mit Metallsonden auf einige Stücke. Sie hielten ihre Funde für Relikte aus dem Mittelalter und erfuhren erst nach Jahren über ein Internetforum, dass diese aus der Römerzeit stammten. Die beiden hatten einen Hufschuh für einen Kerzenleuchter gehalten. Dann sind die beiden Finder zur Kreisarchäologin Petra Lönne gegangen, die einschätzen konnte, was sie da vor sich hatte und die Erforschung des Fundgebietes in die Wege leitete. 2008 begannen unter großer Geheimhaltung die ersten Ausgrabungen am Harzhorn. Warum schwiegen ihre Kollegen und sie über diese Entdeckung zunächst? Sonst wären zahlreiche Autos in der Nähe des Harzhorns vorgefahren und Raubgräber hätten nach Beute gesucht. Sie hätten unzählige Spuren zerstört. Am Harzhorn konnten wir lange in Ruhe arbeiten und sind erst spät an die Öffentlichkeit gegangen. Und dann war das Interesse riesig. Kein Wunder. Bald sprachen alle von einem Jahrhundertfund, von dem am besten erhaltenen Schlachtfeld aus der Antike. Für wie bedeutend halten Sie die Entdeckung am Harzhorn? Ich bin bei der Bewertung vorsichtiger. Wir haben in Kalkriese ein Schlachtfeld gefunden, das ebenfalls gut erhalten ist. In Südspanien gibt es mehrere Schlachtfelder aus der Zeit der Punischen Kriege. Und Franzosen haben die Spuren der Belagerung von Alesia ausgegraben. Numantia in Nordspanien bietet ebenfalls viel interessantes Fundmaterial. Das Harzhorn ist aber dennoch ein Fundort mit großer Bedeutung. Weshalb ist das so? In der historischen Forschung galt es lange als sicher, dass die Römer seit Germanicus, der zwischen 14 und 16 nach Christus Strafexpeditionen nach Germanien anführte, keine weiteren bedeutenden Feldzüge mehr nach Nordosten unternommen haben. Es gab zwar Hinweise darauf, dass Rom nicht aufgehört hat, sich in germanische Angelegenheiten einzumischen. Angenommen wurde aber, dass dies mit Mitteln der Diplomatie und durch Geldzahlungen geschah. Der Fund am Harzhorn beweist, dass die Römer auch auf ihr Militär gesetzt haben, um die Germanen zur Ruhe zu bringen. Und das 220 Jahre nach Germanicus. Warum sind die Römer um 235 gegen die Germanen vorgerückt? Dem Kriegszug sind wohl einige Raubzüge, wohl von Elbgermanen auf die Grenzregion vorausgegangen. Bis Mainz drangen die Angreifer vor, sie zerstörten Limeskastelle und plünderten in der Wetterau. Deswegen mussten die Römer reagieren. Wir haben den Vorstoß der römischen Truppen bis zum Harzhorn nachgewiesen und gehen davon aus, dass er in die Zeit von Maximinus Trax fällt. Der Kaiser kam mit seinen Truppen vermutlich sogar bis zur Elbe. Von einer Schlacht im Sumpf berichten römische Chronisten. Ihre Darstellung wurde lange für Dichtung gehalten, nun ahnen wir, dass dort eine Menge Wahrheit drinsteckt. Wieso sind Sie so sicher, dass die beiden Schlachtfelder am Harzhorn in die Zeit von Maximinus Trax fallen? Wir haben viele Münzen gefunden, die eine recht genaue Datierung erlauben. Und auch die Radiokarbon-Datierung von Holzresten und Knochen passen zu diesem Zeitraum. Ebenso die Analyse der Waffen- und Ausrüstungsgegenstände. So fand sich auf einer Dolabra, einer Pionieraxt, die Inschrift einer Einheit, die zum Heer von Maximinus Trax gehörte. Die Ausgrabungen am Harzhorn gelten als Vorbild für moderne Schlachtfeldarchäologie. Wie ist Ihr Team vorgegangen? Wir haben am Harzhorn ein neues Verfahren entwickelt. Alle Funde von Pfeilspitzen und Geschossen wurden von meinem Kollegen Michael Geschwinde exakt erfasst und vermessen. So konnte die Richtung festgestellt werden, in die die Projektile geflogen sind. Wir wissen also, wo Geschütze und Bogenschützen standen und wo sich ihre Gegner befunden haben müssen. Auch die Wege der Römer haben wir verfolgt, indem wir die Fundorte von gut 1000 Sandalennägeln detailliert erfasst haben. Das Harzhorn ist für die Schlachtfeldarchäologie in Deutschland tatsächlich ein bedeutender Schritt. Die Archäologen stießen nur auf wenige Knochen, und die stammten von Huftieren. Warum wurden keine Überreste von Menschen gefunden? Die Römer bestatteten die Leichen ihrer Gefallenen stets ordentlich. Ich gehe davon aus, dass die Römer geordnet das Schlachtfeld verlassen und ihre Toten mitgenommen haben. Deren Überreste wurden dann vermutlich irgendwo in der weiteren Umgebung des Harzhorns verbrannt und bestattet. Und die Germanen sind sicherlich nach der Schlacht zurückgekommen und haben ihre Leute eingesammelt. Sie waren auch maßgeblich in Kalkriese bei der Erforschung des Schlachtfeldes aus der Römerzeit beteiligt. Wie unterscheiden die Fundorte sich? Zumindest die topografische Situation ist vergleichbar. Die Angreifer haben sich eine Stelle ausgesucht, an der sie aus der Deckung heraus einen Teil einer größeren römischen Armee attackieren konnten. Wie auch am Harzhorn hat bei Kalkriese kein gesamtes römisches Heer gekämpft. Wir haben dort nur einen Ausschnitt aus einem größeren Gefecht entdeckt, das sich über viele Kilometer gezogen hat und mehrere Tage lang dauerte. Am Harzhorn erlitten die Römer wohl keine Niederlage. Ganz im Gegensatz zur Varusschlacht. Das dürfte auch an den Torsionsgeschützen gelegen haben. Was wissen Sie über diese Hightech-Waffen der Antike? Wir haben selber Torsionsgeschütze nachgebaut. Dafür haben wir Originalteile und antike Bauanleitungen in der ganzen Welt gesucht. So stießen wir etwa auf einen Fund aus Spanien aus dem 1. Jahrhundert vor Christus, der als Vorbild diente. Und in Cremona in Italien entdeckten wir in einem Museum neben bekannten Bauteilen eines Geschützes, das im 1. Jahrhundert nach Christus in Mainz gebaut wurde, passende Umspannrollen. So haben wir Teil für Teil die Elemente von drei unterschiedlichen Torsionsgeschützen gefunden und nachgebaut. Auf dem Weg entstanden Waffen, wie sie in römischer Zeit funktioniert haben könnten. Was haben Sie dabei herausgefunden? Wir haben zum Beispiel gelernt, dass jeder Pfeil ein wenig unterschiedlich fliegt. 3 Schuss pro Minute sind mit einem Torsionsgeschütz möglich. Bis mindestens 200 Meter waren das tödliche Waffen. Am Harzhorn, so vermuten wir, gaben die Römer damit ein Sperrfeuer ab und zwangen so die Gegner, das Zentrum anzugreifen, wo wiederum Bogenschützen warteten. Die Torsionsgeschütze brachten den Römern oft einen entscheidenden Vorteil. Keiner ihrer Feinde, außer die Thraker, hat wohl jemals eine solche Waffe eingesetzt. Völkerwanderung ab 375 nach Christus. Roms Ende auf Raten. Jahrhunderte hindurch behält das Römische Reich in Konflikten mit den Germanen die Oberhand. Nach der Schlacht von Adrianopel 378 ändert sich das. Auch wegen innerer Probleme. Von Tobias Sauer. Schreckliche Gerüchte verbreiten sich Mitte der 370er Jahre unter den Goten, die nördlich der Donau und am Ufer des Schwarzen Meeres leben. Von einem wilden Volk aus dem Osten ist die Rede, kampflustig und grausam, den Hunnen. Man möchte sie aus dem Grund die furchtbarsten aller Krieger nennen, gibt der zeitgenössische römische Historiker Ammianus Marcellinus die Gerüchte wieder. Weil sie im Fernkampf mit Pfeilen kämpfen, die mit spitzen Knochen anstelle von Pfeilspitzen zusammengefügt sind, im Nahkampf aber mit der Waffe ohne Rücksicht auf sich selbst fechten. Den Kampfkünsten der Hunnen mit ihren hocheffektiven Reflexbögen haben die Goten wenig entgegenzusetzen. Was tun? Könnte das mächtige Imperium Romanum Schutz bieten? Bald machen sich zehntausende Männer, Frauen und Kinder in 2 Gruppen, den Terwingen und den Greutungen, auf den Weg. Ihr Hab und Gut haben sie auf Wagen geladen. Im Sommer 376 bitten sie das Römische Reich um Asyl. Die Goten stehen vor der Tür, während die eigene Armee weit entfernt operiert. Für Valens, den im Osten herrschenden Kaiser, ist das Begehren heikel. Zwar hat das Imperium immer wieder Flüchtlingen Schutz gewährt, doch stets aus einer Position der Stärke heraus. Jetzt aber befindet sich der Großteil von Valens Armee ebenso wie der Kaiser selbst weit im Osten und führt Krieg gegen die Perser. Gemäß der Devise Divide et Impera, teile und herrsche, gewährt Valens nur den Tervingen Asyl. Eilig zieht er verfügbare Truppen vom Balkan zusammen, um die Donaugrenze gegenüber den Greutungen zu sichern. Doch damit ist die Lage keineswegs beruhigt. Die ins Imperium aufgenommenen Tervingen leiden Hunger. Windige Geschäftemacher verdienen durch Schwarzmarktgeschäfte an den verzweifelten Flüchtlingen, deren Unmut von Woche zu Woche wächst. Nur die Tervingen dürfen über die Donau, doch die Greutungen drängen nach. Um die zunehmend aufgeheizte Situation besser kontrollieren zu können, entschließt sich der Befehlshaber der örtlichen Streitkräfte, die Tervingen in die Nähe seines Hauptquartiers zu verlegen. Für die Überwachung des Zuges aber muss er einen Teil der Donautruppen abziehen. Sofort sehen die Greutungen ihre Chance gekommen und überqueren den Fluss. Als der römische Kommandant nun selbst in Panik versucht, die Anführer der Tervingen bei einem Festmahl zu entführen, kommt es zum offenen Aufstand der Tervingen und der Greutungen. Eilig schließt Valens Frieden mit den Persern und zieht mit seinen Soldaten Richtung Balkan. Auch Gratian, der Kaiser im Westen des Reiches, rückt mit Truppen an. Als erster erreicht Valens die Goten, die bei Adrianopel aus ihren Wagen eine Verteidigungsanlage errichtet haben. Überzeugt von der eigenen Überlegenheit sucht Valens am 9. August 378 ohne Gratians Unterstützung die Schlacht. Doch seine Informanten haben die Goten unterschätzt. Der römische Angriff bricht zusammen. Ohne Schutz standen die Fußsoldaten in so dicht gedrängten Abteilungen da, dass kaum einer das Schwert ziehen konnte. Von überall her trafen todbringende Wurfgeschosse ihr Ziel, berichtet Ammianus. Neben vielen römischen Soldaten findet Valens selbst in der Schlacht den Tod. Schon in den Jahrhunderten zuvor haben die Römer bisweilen vernichtende Niederlagen gegen germanische Truppen erlitten. Auch im Jahr 251 starb mit Decius ein römischer Kaiser im Kampf gegen die Goten. Und doch läutet erst diese Niederlage von Adrianopel den Untergang des Weströmischen Reiches ein. Kaum etwas wird unter Historikern so kontrovers diskutiert wie der Verfall des Imperium Romanum. Der Brite Peter Heather betont vor allem die außenpolitischen Hintergründe. Zwei Dinge, so argumentiert er, kamen zusammen. Zum einen haben sich die Germanen jenseits der römischen Grenze in den Jahrhunderten zuvor wirtschaftlich und politisch weiterentwickelt und dabei immer größere Einheiten gebildet. Zum anderen ergriffen beim Auftauchen der Hunnen so viele dieser größeren Verbände die Flucht gen Westen, dass selbst das mächtige Imperium Romanum sie nicht mehr aufhalten kann. Denn die Ereignisse an der Donau sind nur ein Menetekel dessen, was noch kommen wird. Zwar schließen die Goten mit dem neuen Kaiser Theodosius I. einen Friedensvertrag, doch nur eine Generation später lösen die Hunnen eine neue Fluchtbewegung aus. An Silvester 406 durchbrechen Vandalen, Aladen und Sueben am Rhein die römischen Verteidigungslinien. Plündernd ziehen sie durch Gallien. Drei Jahre später überwinden diese Truppen gar die Pyrenäen, bevor sie, als sie in Spanien militärisch unter Druck geraten, im Jahr 429 die Meerenge von Gibraltar überqueren und die reichen Provinzen Nordafrikas erobern. Für sich genommen sind diese Entwicklungen aus römischer Sicht schon schlimm genug. Zusätzlich aber legen sich die inneren Probleme des Regierungs- und Wirtschaftssystems offen und verstärken sie noch. Theodosius I. stirbt 395 völlig unerwartet im Alter von nur 48 Jahren in Mailand. Seine von ihm als Nachfolger eingesetzten Söhne stehen zeitlebens im Schatten einflussreicher Hofbeamter. Das Jahr 395 ist deshalb ein echter Einschnitt, eine echte Wendezeit, sagt Hartwin Brandt, Professor für alte Geschichte an der Universität Bamberg, im Gespräch mit G. Geschichte. Es kommt zu einem informellen Verfall der kaiserlichen Zentralgewalt, und von da an ging es im Römischen Reich deutlich bergab. Mehr und mehr konzentriert sich die tatsächliche Macht jetzt in der Hand der Heermeister, die zur Mitte des 5. Jahrhunderts nach Belieben die Kaiser ernennen und absetzen. Die verlustreichen Schlachten führen zudem dazu, dass die Armee immer stärker germanische Truppen rekrutieren muss, teils sogar unter eigenen Anführern. Bald schon kann von einer römischen Armee eigentlich nicht mehr gesprochen werden. Bei den Schlachten kämpften häufig Goten gegen Goten oder Vandalen gegen Hunnen, sagt Brandt. Das Undenkbare geschieht. Die Goten dringen plündernd nach Rom ein. Schon im Jahr 410 führen diese Entwicklungen in die nächste Katastrophe. Gerade erst haben die Vandalen, Alanen und Sueben eine Spur der Verwüstung durch Gallien gezogen, als die von Theodosius auf dem Balkan angesiedelten Goten nach Rom ziehen. Sie werden dabei von desertierenden gotischen Einheiten der römischen Armee und entgegenkommenden gotischen Sklaven unterstützt. Nach mehrfacher Belagerung plündern sie die ewige Stadt, der dieses Schicksal seit fast 800 Jahren erspart geblieben ist. Die nächste Plünderung folgt bereits 45 Jahre später, als die Vandalen von Nordafrika kommend Rom erobern, immense Reichtümer fortschaffen und viele Einwohner entführen. Mit jeder Plünderung, jeder Eroberung aber, sinkt das verfügbare Steueraufkommen. Immer schwerer fällt es dem römischen Staat, die Soldaten anzuwerben, die nötig wären, um die alte Ordnung wiederherzustellen. Dass das Römische Reich schließlich nur noch dem Namen nach existiert, erkennt auch der Germane Odoaker. Als Offizier in der römischen Armee spürt er die Finanznot des Imperiums schon dadurch, dass der Sold für seine Soldaten ausbleibt. Odoaker zieht deshalb mit seinen Truppen nach Italien und besiegt den Heermeister Orestes in einer Schlacht. Anschließend verteilt er Land an seine Soldaten und erklärt Orestes Sohn, den noch jugendlichen Kaiser Romulus Augustulus, für abgesetzt. Statt nun für sich selbst den Kaiserthron zu beanspruchen, schickt Odoaker die Herrschaftssymbole, darunter den purpurnen Mantel und das kaiserliche Diadem, nach Konstantinopel. Das westliche Reich des römischen Volkes, bilanziert der oströmische Geschichtsschreiber Marcellinus Comes, ging mit diesem Augustulus unter. Seitdem besitzen Könige der Goten Rom. Tatsächlich ist der Übergang weniger abrupt, als der Patriot Marcellinus glauben machen will. Germanischstämmige Herrscher wie Odoaker und dessen Nachfolger Theoderich stellen sich sogar bewusst in römische Traditionen und bewahren noch eine Zeit lang Institutionen wie den römischen Senat. Zugleich jedoch entwickeln sich Machtzentren an den neuen Höfen in Gallien, Spanien und Germanien. Eine neue Epoche zieht herauf. Das Mittelalter. Serie: Dynastien des Geldes. Die Stroganows. Die aus der Kälte kamen. Ab dem 16. Jahrhundert beherrschen sie den Salzhandel in Russland. Die Familie strebt rücksichtslos nach Gewinn, lässt gar eine Stadt erobern und liebt zugleich barocke Bauten, sakrale Kunst und nicht zuletzt Haute Cuisine. Von Karin Schneider-Färber. Reicher als die Stroganows zu sein, sei unmöglich, lautete ein russisches Sprichwort. In der neuen Hauptstadt St. Petersburg unterhielten sie den größten und luxuriösesten Palast am Newski-Prospekt, hatte doch Zar Peter I. höchst selbst seine Magnaten dazu verdonnert, in seiner neuen funkelnden Residenzstadt einen Palast zu erbauen, der größenmäßig der Anzahl ihrer Leibeigenen entsprach. Und da hatten die Stroganows ihre goldene Nase weit vorn. Sie besaßen riesige Landgüter mit tausenden Leibeigenen, Erzmieden, Salinen, Handelsstützpunkte und eine Privatarmee, bis Peter der Große diese abschaffte, weil er keinen Staat im Staate wollte. Dafür erhob er die Familie in den Adelsstand. Die prachtvolle Ausstattung des Barockpalais mit seinen rund 50 Prunksälen, vollgestopft mit Kunst und Preziosen, bewies, welch mächtige Stellung die Familie im Zarenreich innehatte. Ihr Aufstieg beginnt in einer Region voller Wölfe, Bären und böser Geister. Ursprünglich sind die Stroganows echte Selfmade-Milliardäre, die aus der Eiseskälte des weithin unbekannten Ostens kommen. Sie erkennen das Potenzial des Uralgebirges und Sibiriens zu einer Zeit, als andere dort nur Wölfe, Bären und böse Geister vermuten. Doch die Familie, deren Stammbaum im 14. Jahrhundert beginnt, hat clevere Rechner in ihrer Mitte. Ihre Ahnherren, Spiridon, Kusma, Luca und Fjodor, stoßen mit der nötigen Mischung aus Wagemut, Verschlagenheit und Profitgier in die abgelegenen Regionen vor. Die ersten Vertreter der Familie, vermutlich bäuerlicher Herkunft, verdienen zunächst im Pelzhandel mit der Stadt Nowgorod ein bescheidenes Vermögen. Dann gelingt es Anika Stroganow Mitte des 16. Jahrhunderts richtig ins Geschäft einzusteigen, indem er die Salzquellen am Fluss Vytschegda ausbeutet und den Handel mit dem weißen Gold energisch vorantreibt. Bald kontrolliert er den Salzhandel mit Moskau und Mittelrussland. Kein Gramm Salz weit und breit, das nicht aus seinen Salinen stammte. Er könnte sich zurücklehnen in seinem 1565 errichteten Firmenpalast aus Holz im Salinendorf Solwitschegodsk, 480 Kilometer südöstlich von Archangelsk, 850 Kilometer nordöstlich von Moskau. Doch das tut er nicht. Auf der Suche nach wertvollen Pelzen, Fellen und Rohstoffen treibt es den Kaufmann mit ungeheurem Tatendrang weiter nach Osten. Es ist ein geschickter Schachzug der Familie, sich mit den aufstrebenden Moskauer Zaren gutzustellen und sie mit Geschenken, Steuerleistungen und Krediten gewogen zu halten. Dies trägt seine Früchte, als Iwan IV., der Schreckliche, 1558 Anika und seine Söhne an seinem Hof empfängt und ihnen 15 Millionen Morgen brachliegendes Land, dichte Wälder, wilde Ströme und Seen im Vorland des Ural zur Kolonisation verpachtet. Ein Gebiet so groß wie Nordrhein-Westfalen. Die Stroganows dürfen dort regieren wie kleine Könige. Sie dürfen Siedlungen anlegen, Truppen aufstellen, Salz sieden und Eisenerz ausbeuten. Ein berüchtigter Kosake überfällt in ihrem Namen eine Tatarenstadt. An der Kama, einem Nebenfluss der Wolga, gründen sie ihre Stützpunkte. Von dort stoßen sie über den Ural hinaus bis nach Sibirien vor, in die Terra Incognita des Zarenimperiums, wo reiche Pelzschätze, Zobel, Hermelin, Polarfüchse und Biber locken. Wie ein Abenteuerroman liest sich ihr Vorgehen in Sibirien, wo mit den Tataren die Erben Tschingiskans herrschen. Um ihre Karawanen und Handelsorte vor Übergriffen zu schützen, heuern die Stroganows 1581 den berüchtigten Kosaken Jermak Timofejewitsch an und lassen ihn die Tatarenstadt Sibir, heute Kaschlik, erobern. Zwar stirbt der Kosake bei den Kämpfen, doch mit Hilfe des Zaren gelingt es am Ende, die sibirische Horde zu schlagen. Damit ist die Erschließung des Ostens eingeleitet. Es herrscht Goldgräberstimmung und die Stroganows sind mittendrin. Etwas von dieser wilden Pionierzeit schlägt sich in den Legenden und Anekdoten um die berühmte Kaufmannsfamilie nieder. Die Stroganows seien selbst tatarischer Abstammung, munkelt man. Und weil sie sich den Moskauer Zaren angeschlossen haben, habe man einem ihrer Angehörigen, der seinen alten Stammesgenossen in die Hände gefallen war, als Verräter das Fleisch bis auf die Knochen abgezogen. Fortan trug seine Witwe den Namen Stroganow, russisch für Schnetzeln, Hobeln, was man sich bei einem Genuss des berühmten Böf Stroganow, das tatsächlich mit 2 F geschrieben wird, nicht weiter ausmalen möchte. Der Kabarettist Friedrich Holländer widmete diesem makabren Ereignis in der Revue »Es ist angerichtet« von 1958 eine Ballade. Filet Stroganow, führt die Zubereitung des legendären Gerichtes auf die Wut eines gehörnten Stroganow-Ehemannes auf den Liebhaber seiner Frau zurück, womit er die Lacher auf seiner Seite hat. Die Gaumenfreude à la Stroganow zeigt noch eine andere Seite der Familie als ihr rücksichtsloses Gewinnstreben. Ein Hauch französischer Leichtigkeit umweht das Gericht, das 1891 auf einem Kochwettbewerb in Paris vorgestellt wird. Es ist kein russisches Nationalgericht, sondern eine Schöpfung der Haute Cuisine. Und sie passt zu den Stroganows, die trotz allem immer auch aufgeschlossene Kosmopoliten waren. Nicht alle sind wilde Haudraufs, es gibt auch Kunstsinnige und Aufgeklärte. Als Diplomaten des Zaren leben sie häufig im Ausland. In Wien und Paris schätzen sie das schöne Leben. Leidenschaftlich gerne sammeln sie Kunst westlicher Provenienz. Rembrandt, Van Dyck, Poussin, Watteau oder Botticelli. Auch der christlich-orthodoxen Kunst fühlen sie sich verbunden. In ihren Werkstätten fördern sie die Ikonenmalerei und prägen dort durch ihre liebliche feine Figurenauffassung im Kleinformat einen eigenen Stroganow-Stil. Sie stiften Kirchen und Kathedralen, etwa in Solwitschegorzk und Nischinowgorod, und berufen für ihren Petersburger Prunkpalast 1753 einen Baumeister italienischer Herkunft, Bartolomeo Rastrelli, der ansonsten nur für den Zaren arbeitet. Passenderweise gehört das mit Kunstschätzen ausgestattete Palais heute zum Russischen Museum. Einzelne Köpfe des Hauses fördern nicht nur die Kunst, sondern auch die Wissenschaften. Alexander Stroganow gehört den Freimaurern an und ist Anfang des 19. Jahrhunderts, in seinen letzten Lebensjahren, Präsident der Kaiserlichen Akademie der Schönen Künste in St. Petersburg und Direktor der Kaiserlichen Öffentlichen Bibliothek. Sein späterer Verwandter Sergei Grigorjewitsch Stroganow interessiert sich brennend für die Archäologie und finanziert alljährlich Ausgrabungen im Süden Russlands, um die Schätze der Vergangenheit zu bergen. Seit 1835 amtiert er als Präsident der Moskauer Gesellschaft für Naturforscher. Doch festhalten können die Stroganows auf Dauer weder ihren Ruhm noch ihren Reichtum. Die russische Revolution treibt sie ins Exil, wo sich ihre Spuren verlieren. Es bleibt die Erinnerung an rauschhaft abenteuerliche Zeiten und an lukullische Genüsse, die heute zum Glück jedermann gefahrlos genießen kann. Geschichte im Alltag. Wunderbaum. Duftes Bäumchen. Manche rümpfen die Nase, andere lieben den Geruch. In vielen Autos baumeln aromatisierte Wunderbäume. Was ein deutscher Flüchtling einst in den USA erfand, wird bis heute in Hollywood-Filmen gefeiert. Von Juliane Pröll. Alles fing im Jahr 1952 in Watertown im US-Staat New York an. Es heißt ja, dass man nicht um verschüttete Milch weinen soll, aber genau das tat ein Transportwagenfahrer. Dem stank der Geruch von saurer Milch in seinem Lieferfahrzeug und er klagte dem gebürtigen Uffenheimer Julius Sämann sein Leid. Sämann, seines Zeichens Chemiker, ließ das keine Ruhe mehr. Immerhin hatte er nach seiner Flucht vor den Nationalsozialisten in Kanada 5 Jahre lang die Kiefernadelölgewinnung erforscht. Sämann tüftelte nun mit einem Karton und dem Kiefernadelöl herum. Das Material für das neue Produkt musste saugfähig sein, damit sich der Duft des Öls lange darauf hielt. Der Erfinder hätte sich keine bessere Zeit für seinen Wunderbaum aussuchen können als die autoverrückten 50er Jahre. Immer mehr Menschen besaßen einen Wagen und die Straßen der USA waren voll von neuen Chevrolets, Fords, Buicks und Cadillacs. Die Amerikaner lieben ihr Auto und wollen, dass es gut riecht. Schon bald sollten an den Rückspiegeln die schmucken Bäumchen hängen, die auch heutzutage in vielen Autos baumeln und dort Düfte wie Bubblegum, Sportfrische oder Mai Tai verströmen. Der Wunderbaum ist dabei nicht zu verwechseln mit der Giftpflanze Wunderbaum, ohne Bindestrich geschrieben, auch unter dem Namen Rizinus bekannt. Im Jahr 1952 gründete Sämann in Watertown die Firma Carfreshner Corporation, die immer noch besteht und die wohlriechenden Pappkiefern herstellt. 2 Jahre nach der Firmengründung reichte Sämann das Patent für imprägniertes Papier mit geruchszerstörenden, lufterfrischenden Substanzen ein. Die Erfindung war mit einer Schnur zum Aufhängen versehen und in Zellophan eingewickelt. Der Kunststoff hielt das Aroma dicht eingeschlossen. Schmählich wird der Wunderbaum bis heute oft falsch benutzt. Er wird sofort vollständig ausgepackt und aufgehängt. Das eigentliche von Sämann angedachte Konzept ist aber bis heute gleich geblieben. Die Schutzfolie kann Stück für Stück nach unten geschoben werden, was auch erst dann getan werden sollte, wenn das bereits entblößte Stück keinen Duft mehr verströmt. Passenderweise wurden die ersten Wunderbäume in einer gemieteten Autowerkstatt hergestellt. Die Lufterfrischer heißen auf Englisch übrigens Little Trees, kleine Bäume. Dabei hatte die erste Patentskizze keinerlei Ähnlichkeit mit Bäumen. Vielmehr sah der Duftbaum zunächst aus wie ein sitzendes Pin-Up-Girl. Da damals vor allem Männerautos fuhren, machte das Design Sinn. Bis 1959 wurden also Pin-Ups mit Kiefernadelduft verkauft. Aber Kiefern und leicht bekleidete Frauen haben nicht wirklich viel gemeinsam. Das dürfte sich auch Sämann gedacht haben. Wahrscheinlich änderte er deshalb das Design. Die Baumform passte besser, auch weil er lange an den Bäumen geforscht hatte. Die ersten Düfte, die bald von Sämann entwickelt wurden, waren Royal Pine, der ursprüngliche Kiefernduft, Spice, ein Gewürzduft, und Bouquet, ein blumiger Duft, der leicht nach Babypuder riecht. Royal Pine wird in den USA noch heute verkauft. In Deutschland gibt es stattdessen Everfresh, der nach immergrünem Wald duften soll. Der Spice-Baum wurde zuletzt 2011 überarbeitet. Bis dahin rochen die Autos jahrzehntelang genauso wie das Original. Bouquet dagegen wird nicht länger hergestellt. Wenn man das Fluchtauto nur am Wunderbaum erkennt. Von den heute mehr als 50 Duftrichtungen der Firma sind Black Ice, grüner Apfel und Wassermelone die beliebtesten. Längst erfreut der aromatische Baum nicht nur Autofans, sondern spielt auch in mehreren Filmen eine dufte Nebenrolle. In Repo Man von 1984 hängt in so gut wie jedem Auto ein Wunderbaum. Sogar an der Windschutzscheibe des Polizeimotorrads. In König der Fischer 1991 trägt ihn Robin Williams als Kette um den Hals. In Ocean's 11 2001 dient das Bäumchen als Hinweis auf das Fluchtauto. Und in Ich einfach unverbesserlich hängt ein grünes Bäumchen im Gefährt des gar nicht so bösen Bösewichts Gru. Auch Luxusmarken werden vom kleinen Baum inspiriert. Das Modelabel Balenciaga brachte einen Anhänger ohne Lizenz in der unverkennbaren Form des Dufterfrischers und in den Farben der 4 beliebtesten Düfte heraus. Statt des Produktnamens und der Duftrichtung stand darauf allerdings der Name der Modemarke und am Fuß des Baumes die Pariser Adresse des Unternehmens. 40 Rue de Sèvres. Gekostet hat der Anhänger satte $275. Sich das Original in die Tasche zu hängen, kommt da um einiges billiger und riecht auch noch gut. Die Herstellerfirma Carfreshner Corporation fand das übrigens auch nicht dufte und klagte wegen Verletzung der Markenrechte. Das Geschäft mit dem Wohlgeruch fürs Auto läuft für die Firma aber weiterhin gut. So wird der Originalduftbaum wohl noch lange an den Rückspiegeln baumeln. Porträt. Bob Marley. Der Messias des Reggae. Von einem Slum in Jamaika auf die großen Bühnen in den USA und Europa. Der Rastafari Bob Marley macht die Musik seiner Heimat zu einem weltweiten Exportschlager. und versöhnt nach einem Mordanschlag sogar verfeindete politische Parteien. Von Stefan Kröner. Viele Musiker werden zu Idolen, wenige zu Ikonen. Bob Marley sprengte alle Vergleiche. Der erste Popstar der sogenannten Dritten Welt ließ seine Biografen überschäumen vor Lob. Che Guevara der Musik, Mick Jagger des Reggaes, westindischer Bob Dylan, Messias der Rockmusik. Rebell und Rockstar, Dichter und Heilsverkünder, eine traumhafte Mischung und ein explosiver Cocktail. Der in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsene Robert Nesta Marley faszinierte seine Fans weit über die Musik hinaus. »Ich habe keine großen Ambitionen, weißt du, ich habe nur eine Sache, die ich wirklich gerne sehen würde«, erklärte Marley einmal auf die Frage, was er noch erreichen wolle. »Ich würde gerne sehen, dass die Menschheit zusammenlebt. Schwarze, Weiße, Chinesen, alle. Das ist alles.« Marley hat Ausgrenzung und Diskriminierung am eigenen Leib erfahren. Geboren 1945 im Dorf Nine Mile, etwa 60 Kilometer nördlich der jamaikanischen Hauptstadt Kingston, wuchs er auf als Sohn eines weißen, ältlichen, ehemaligen britischen Soldaten und einer kaum volljährigen schwarzen Jamaikanerin vom Land. Diese Mischung machte ihn zum Außenseiter. Seine Großmutter rief ihn zu Hause »German Boy«. Auch seine Spielkameraden hänselten ihn aufgrund seiner deutlich helleren Hautfarbe. »Sie nannten mich ein Mischling oder sowas. Aber okay, ich stehe nicht auf der Seite der Schwarzen, ich stehe nicht auf der Seite der Weißen. Ich stehe auf Gottes Seite«, erzählte Marley 1975 einem britischen Reporter. Er sitzt bibellesend im Tourbus, spielt Fußball hinter der Bühne. Der Musikjournalist Teja Schwaner, der Marley auf vielen Tourneen in Deutschland begleitete, nannte ihn mal ein Religioso-Rebell. Ein Rockstar, der keine wilden Partys warf, sondern bibellesend im Tourbus saß, fußballspielend hinter der Bühne auf den Soundcheck wartete und, statt Alkohol zu trinken, das auf Jamaika viel weniger THC enthaltende Heilkraut der Völker rauchte. Es war dieses Marihuana, das Bob Marley in die Schlagzeilen brachte, an die Wände von Studentenbuden und auf T-Shirts von kiffenden Jugendlichen. Dass er auch Unmengen von Rotalgen, sogenannten Knorpeltang oder irisch Moos verschlang und wie ein besessener Sport trieb, wurde von vielen Kommentatoren allzu gerne übersehen. Der dunkle, Rasterzöpfe tragende Reggae-Musiker passte zu gut in die Ecke des Rauschgift-Rockstars. Dabei pflegte Marley ein gesundes Leben. Als Jugendlicher schüchtern zog er vom Land mit der Mutter nach Trenchtown, eines der ärmsten Viertel der jamaikanischen Hauptstadt. Hier gründete er 1963 mit seinem Freund Bunny Wailer und Peter Tosh die Band The Wailers, die Jammernden. »Es hieß, ihr kommt aus Trenchtown, wo alle immer jammern«, erklärt der im März verstorbene Bunny Wailer den Bandnamen in der grandiosen Marley-Dokumentation des Oscar-Preisträgers Kevin MacDonald. Auch einer der größten Hits Marleys spielt auf das unüberhörbare Klagen der Menschen in Trenchtown an. »No Woman, No Cry«. Der Songtext wird oft als Macho-Hymne missverstanden, ist aber ein Trostgedicht. Marley soll das Lied geschrieben haben, als er in der Suppenküche des Viertels saß und entfernt eine Frau weinen hörte. Obwohl er sie nicht sehen konnte, wollte er ihr ein »Nein, Frau, weine nicht« zuflüstern, weil alles gut werden wird. Seine Macht Hoffnung zu geben, Trost zu spenden und zu versöhnen, nutzte der Sänger, um die jahrzehntealte politische Gewalt in seiner Heimat zu überwinden. Seit der Unabhängigkeit von Großbritannien 1962 bekämpften sich die liberale Jamaica Labour Party, JLP, und die sozialistische People's National Party, PNP. Der unparteiliche Marley drohte zwischen den Fronten aufgerieben zu werden. 1976 überlebte er knapp ein Attentat. Auf dem folgenden Friedenskonzert zeigte er seine Schusswunden wie ein Märtyrer. Große Bedeutung für Jamaikas Geschichte hat auch das One Love Peace Concert 2 Jahre später, als das Land am Rand eines Bürgerkriegs stand. Auf Live-Aufnahmen sieht man Marley wie in Trance auf der Bühne tanzen, bis er mit einem aus der Zeit gefallenen höflichen Tonfall die beiden anwesenden verfeindeten Parteichefs auf die Bühne bittet. Die Überraschung ist den zwei ins Gesicht geschrieben, als Marley ihre weißen Hände über seinen zotteligen Dreads zusammenführt. Diese sanft erzwungene Geste machte Marley für die Jamaikaner unsterblich. Seinen globalen Durchbruch schaffte Marley im Jahr 1972, als er begann, mit Chris Blackwell und dem Plattenlabel Island Records zusammenzuarbeiten. Obwohl sich Peter Tosh und Bunny Wailer nur kurz darauf für Solokarrieren entschieden, machte Marley unter dem Bandnamen Bob Marley and the Wailers weiter. Er tourte weltweit und verausgabte sich. Die Mitschnitte von seinen Live-Auftritten lassen erahnen, mit welch intensiver Kraft und mit welchem Charisma dieser relativ kleine Rasta-Man das Publikum in den Bann zog. Seine Dreadlocks wirbelten tentakelhaft durch die Luft. Wie in Trance tanzte, stampfte und drehte sich Marley, während er mit dem Mikrofon gegen den Weltschmerz ankämpfte. Er schleudert seine Verse mit biblischer Wucht und höchster Intensität ins Publikum, schrieb 1975 der Spiegel nach einem Konzert. Die Worte der Stimme der Unterdrückten, des ersten Superstars aus der dritten Welt, müssen hinter dem Mann zurückbleiben, für den Reggae mehr war als Musik. Er fühlte sich auf religiöser Mission. Marleys Mission: den Reggae in der ganzen Welt verbreiten. Seit den 1960er Jahren hatte er sich dem Rastafarianismus angenähert, eine Religion, die den damaligen äthiopischen Kaiser Haile Selassie als gottgleichen Messias verehrt und die zumindest spirituelle Rückkehr nach Afrika propagiert. Auf dieser Mission ließ sich Marley auch nicht von einer Verletzung des großen Zehs stoppen, die er im Mai 1977 bei einem Fußballspiel erlitt. Doch bei der späteren Behandlung diagnostizierten die Ärzte unter dem Fußnagel ein Melanom, schwarzer Hautkrebs. Marley entschied sich gegen eine Amputation und ließ nur den Zehennagel und die darunterliegende Haut entfernen. Er tat das wohl aus religiösen Gründen, da der Rastafarianismus den menschlichen Körper als Haus Gottes ansieht und nur lebensnotwendige Operationen gestattet. Zugleich wollte er seine Mission fortsetzen, den Reggae in der Welt zu verbreiten, woran ihn niemand hinderte. Sein Erfolg spülte viel Geld in die Kassen. 3,5 Monate nach der Krebsdiagnose brach er beim Joggen im New Yorker Central Park zusammen. Der Krebs hatte sich durch seinen Körper gefressen. Man gab ihm nur Wochen. Marley blieb seiner Stimmung des Everything's gonna be alright treu, verkündete: Ich möchte euch sagen, dass es mir gut geht und ich 1981 wieder unterwegs sein werde, um mit den Fans, die wir lieben, Platten aufzunehmen, aufzutreten. Schön, hört ihr, Bob spricht mit euch. Habt keine Zweifel. Am Tegernsee im bayerischen Rottach-Egern ließ er sich ab November 1980 von dem umstrittenen Krebsmediziner Josef Issels behandeln, der mit einer alternativen Therapie scheinbare Erfolge erzielt hatte. 6 Monate lebte Bob Marley im tiefen voralpenländischen Schnee und zeigte den Rottachern seine Zuversicht. Auf dem Rückflug nach Jamaika verstarb das Idol in einem Krankenhaus in Miami. Seine Erfolge gingen weiter, seine Musik verkaufte sich noch immer. Und so ist die Mission der Ikone des Reggae auch posthum noch nicht zu Ende. Historische Pleiten: der Jedi und der Saudi. Wenn Politik auf Popkultur trifft, kann es schon mal passieren, dass zwei aus ganz unterschiedlichen Welten nebeneinander sitzen. Von Katharina Behmer. Beliebtheit, Weisheit, Intelligenz. Das sind die Eigenschaften, die der saudische Künstler Abdullah Al-Sheri mit König Faisal von Saudi-Arabien verbindet. doch auch mit einer Figur der Popkultur. Der Künstler, der unter dem Pseudonym Chaviche bekannt ist, wollte diese Gemeinsamkeiten mit Hilfe einer Fotomontage auf humoristische Art betonen. Das betreffende Bild zeigt den damaligen Außenminister und späteren König Faisal, der 1975 von einem Neffen ermordet wurde, bei der Ratifikation der Charta der Vereinten Nationen, jenem internationalen Wertekatalog, der 1945 aufgesetzt wurde, um künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren. Besser aufpassen Sie sollten. Etwa auch vor dem Krieg der Sterne? Denn Faisal unterzeichnet nicht allein. Neben dem Saudi sitzt ein Jedi, Meister Yoda, der schildkrötenartige Außerirdische aus dem Star-Wars-Universum. Doch manch einem scheint der kleine grüne Großmeister der Macht gar nicht aufgefallen zu sein. Denn 2017 landete das Bild genau so in Büchern für den saudi-arabischen Sozialkundeunterricht. Absicht? Gar Intrige? Eine gewollte Verunglimpfung des Staatsmannes? Eher eine peinliche Panne. Der saudische Bildungsminister schreibt von einem unbeabsichtigten Fehler. Und dieser sollte Folgen haben. Der Staatsapparat zeigte sich humorlos. Es kam zu Kündigungen im Bildungsministerium. In Zukunft besser aufpassen Sie sollten, wie Meister Yoda selbst sagen würde. Sie hörten von der Varusschlacht zur Völkerwanderung. Germanen gegen Rom. Wie Guerillakrieger die Supermacht besiegten. Gelesen von Carsten Wolf für Saga Egmont.